Das ist der Einführungskurs zu Emotionen in der kritischen Psychologie und Emotionen im gesellschaftlichen Wandel. Ihr seid alle richtig, oder? ich habe gestern das auch schon mal gefragt, wer von euch würde denn sagen, dass er oder sie jetzt so eher so sehr wenig weiß über kritische Psychologie? Also ein bisschen habt ihr jetzt ja bestimmt schon bekommen. Okay. Ich versuche das, weil ich so ein bisschen von den früheren Ferien und ich so ein bisschen dachte, naja, wahrscheinlich werden mindestens die Hälfte der Leute schon einigermaßen sozusagen vorher was gemacht haben, ist möglicherweise meine Vorbereitung ein bisschen zu hoch aufgehängt. Insofern könnt ihr mich sehr gern jederzeit unterbrechen mit Fragen oder was immer. Möglichst nicht schreien. Und genau, ich würde versuchen, ein bisschen zu beginnen sozusagen mit dem Begriff der Emotion und wie er entwickelt worden ist in der kritischen Psychologie. Die kritische Psychologie hat ja sozusagen als Ansatz oder als Versuch sozusagen die Psychologie auf eine neue Grundlage von Begriffen zu stellen, wenn ihr euch erinnert. Also eine Kritik an der vorfindlichen Psychologie war ja zu sagen, es gibt dadurch, dass die unterschiedlichen Ansätze auf ganz unterschiedlichen Konzeptionen und unterschiedlichen Verständnis von dem basieren, was sie untersuchen, also die eine Forschungsgruppe definiert Motivation so, die andere so und dann kommen die Experimente. Und weil aber der Begriff jeweils was Unterschiedliches meint, ist ganz unklar, wie man die Ergebnisse, die dort produziert werden, aufeinander beziehen kann. Das war sozusagen die Kritik der Beliebigkeit der bisherigen Forschung, um das so ein bisschen großkotzig auszudrücken. Und die andere Kritik richtete sich ja darauf zu sagen, was muss eigentlich ein Begriff von Emotionen beinhalten, um das spezifisch Menschliche sozusagen von Emotionen mit denken zu können. Also zunächst mal, um alle Dimensionen davon erfassen zu können, auch wenn, also unabhängig von dem, was dann empirisch gemessen wird. Also das einfachste Beispiel für dieses Problem ist ja, wenn man sozusagen das Verhalten oder das, was man an menschlichem Handeln sozusagen sieht, ausschließlich in Begriffen von Reiz und Reaktion zum Beispiel abbildet, dann gibt es gar kein Wort für Emotionen. Also wenn ihr habt ja wahrscheinlich sozusagen Emotionen in der Psychologiegeschichte selber gemacht, da gibt es ganz, ganz wenig Punkte, wo überhaupt im klassischen Behaviorismus sozusagen Emotionsforschung im eigentlichen Sinne gemacht werden konnte. Also der ich hatte noch nicht viel Kaffee heute. der Herr. Nee, früher, der mit den Kindern und dem. Watson, genau, der kleine Albert. hat ja sozusagen in dem Versuch, sich innerhalb des Behaviorismus mit Emotionen, also mit Angst, Zuneigung und anderen zu befassen, diese Emotionen, über die er gesprochen hat, umdefinieren müssen in Verhaltensformen sozusagen, also dass sozusagen Wut irgendwie als Anspannung und Rotwerden und solche Sachen umdefiniert worden sind. Und die Emotionen sind dann eigentlich erst mit dem Niedergang sozusagen des Behaviorismus und dem Aufkommen von Kognitivismus und anderen Paradigmen sozusagen wieder in der Psychologie aufgekommen und sind jetzt ja ein starkes Forschungsfeld. Ich würde da im zweiten Teil auch ein bisschen noch darauf zu sprechen kommen, was ich glaube, womit das zu tun hat. Sozusagen. Aber zunächst mal, um den Begriff zu erläutern, wie er in der kritischen Psychologie genutzt wird, sozusagen der Ausgangspunkt wichtig zu sagen, naja, was Emotionen für Menschen bedeuten, muss, kann man nicht einfach so definieren, auch nicht im Sinne von, dass man sagt, ja, ich bin links und humanistisch und möchte sozusagen deshalb Emotionen folgendermaßen verstanden wissen, sondern Holzkamp hat versucht, oder die Forschungsgruppe um Holzkamp hat versucht, sozusagen diese Begriffe aus dem, was Boris gestern Abend logisch-historische Methode genannt hat, zu entwickeln. Also der Versuch sozusagen, das spezifisch Menschliche an Emotionen zu rekonstruieren, ist wie bei allen Begriffen sozusagen, geht zurück in diese phylogenetische Rekonstruktion. Also man schaut, wo ist eigentlich das ursprünglich das Psychische sozusagen in seiner allerallgemeinsten Form zum ersten Mal aufgetreten und versucht dann praktisch Entwicklungsschritte zum Menschen hin zu rekonstruieren, wie sich diese psychischen Fähigkeiten ausdifferenziert haben, um das dann auch in den Begriffen abzubilden. Und diese Analyse ist sozusagen dann auch auch für die Emotionen gemacht worden. Emotionen tauchen zum ersten Mal auf. Sozusagen hier ist nochmal sozusagen die Entwicklung, die reale Entwicklung soll durch die begriffliche Ausdifferenzierung gezeigt werden. Die Grundform nennt er sozusagen Sensibilität, also da geht es sozusagen auf der Ebene von Pantoffeltierchen, die in der Lage sind, hell und dunkel zu unterscheiden und sich in diese Richtung zu bewegen, weil davon ausgegangen wird, dass dort mehr, also weil es dort eine höhere Nahrungsmittelkonzentration gibt. Aber das ist nicht Emotion, sondern das ist sozusagen überhaupt die Fähigkeit, dass die frühesten Lebewesen in der Lage sind, auf äußere unterschiedliche Bedingungen sozusagen zu reagieren. Und dann gibt es eine ganz lange Entwicklung, wo Emotionen bei Tieren nur begrenzt eine Rolle spielen. Also alle genetisch festgelegten Verhaltenskodexe sind ja können relativ unabhängig von Emotionen in unserem Sinne ablaufen, weil wenn ihr zum Beispiel wenn die Hühner über sich einen Schatten sehen, dann rennen sie immer. Das ist eine genetisch festgelegte Verhaltensweise. Dazu gibt es möglicherweise Adrenalinausstoß, aber es ist sozusagen keine Reaktion, die sich sozusagen auf eine Auswertung der Situation in dem Sinne bezieht, wie bei höheren Tieren, die lernen schon als Teil ihrer individuellen Entwicklung haben und insofern auch Emotionen als Auswertung dessen, was sie erlebt haben und was sie abspeichern können, sozusagen brauchen, um dann eine Wertung der jeweiligen Situation vornehmen zu können. Ist der Unterschied deutlich? So ein bisschen sozusagen große Schritte durch die Phylogenese sind immer ein bisschen riskant. Also die phylogenetische Funktion von Emotionen in dieser frühen Form ist sozusagen, dass zwischen der Orientierungswertung, also was ist die Situation, und der Aktivitätsbereitschaft vermittelt wird. Also Reh sieht Löwe, Angst entsteht, Reh rennt. Also das heißt sozusagen, die Emotion ist dafür da, diese Aktivitätsbereitschaft irgendwie loszutreten. Dabei wird eben mit der Entwicklung hin zum Menschen die Wertung, ob bestimmte Umweltgegebenheiten Mangelzustände beseitigen können oder nicht, sozusagen wichtiger. Also wenn ich Hunger empfinde, dann ist sozusagen die Analyse der Umweltbedingungen, wo könnte, also nicht ich, sondern das Tier, wo könnte dieser Hunger gestillt werden, sagen mit zunehmender Ausdifferenziertheit der Tiere eine wichtigere Tätigkeit. Also Tiere, die aktiv auf die Jagd gehen oder sogar im Rudel mit Jäger und Treiber jagen, die haben eine andere, sozusagen andere Auswertung, kognitive Auswertung der Situation, in der sie sich befinden, als Tiere, die eine sehr festgelegte Verhaltensweise haben, wo sozusagen auf einen bestimmten auslösenden Reiz immer das Fressverhalten folgt. Okay, das ist ein Zitat aus der Grundlegung der Psychologie, deshalb ist es so ein bisschen umständlich formuliert. Aber die Definition, sozusagen, wofür Emotionalität da ist oder was sie bedeutet, heißt dann, Emotionalität ist die Bewertung von Umweltgegebenheiten, die ich eben kognitiv erfasst habe, am Maßstab der jeweiligen Zuständigkeit, also dem Zustand des Organismus oder des Individuums, und gleichbedeutend mit dem Grad der Handlungsbereitschaft, also wie stark ist das Lebewesen bereit, aktiv zu werden. Die Kognitionen führen also nicht als solche zu bestimmten Handlungen, sondern erst vermittelt durch die Emotionen. Im Unterschied zu dem Huhn, wenn ich nur einen Pappausschnitt von einem Habicht drüber halte, dann läuft es immer. Also da gibt es keine Auswertung sozusagen der Wahrnehmung, sondern es ist eine unmittelbare, festgelegte Reaktion. Genau, es gibt sozusagen dann eine Auswertung, wie weit die Umweltgegebenheiten jeweils zuträglich oder abträglich sein werden. Das ist jetzt in dieser Allgemeinheit der Definition noch nicht so super spezifisch, weil das, glaube ich, in anderen Ansätzen auch so diskutiert werden würde, dass man sagt, ja, da geht es auch darum, bestimmte, eben eine Auswertung der Situation zu haben. Auch in den Lehrbüchern ist ja das Standardbeispiel sozusagen die Bedrohtheitssituation und wird dann eben durch die Auswertung Flucht oder Angriff ausgelöst. wichtig ist mit zunehmender Komplexheit der Situation, dass sozusagen Emotionen auch dafür da sind, so eine Art Verrechnung von unterschiedlichen Handlungsbereitschaften herzustellen. Also ich kann in einer Situation sein, wo es mich sowohl zum Angriff als auch zur Flucht ziehen könnte oder in beide Seiten Tendenzen gibt, und aber um eine einheitliche Handlungsrichtung sozusagen zu ermöglichen, dann Emotionen, die notwendig sein können. In dieser, also wichtig werden Emotionen in dem Maße, wie auch vor dem Mensch, der Menschwerdung sozusagen individuelle Lernphasen notwendig sind. Also es gibt ja Tiere, die kommen auf die Welt und da sind alle Verhaltensweisen bereits angelegt. Und dann gibt es zunehmend in Richtung Menschwerdung, aber auch in anderen Elefanten zum Beispiel, ja eine ausgeweitete individuelle Lernphase im eigentlichen Sinne, also eine Kindheit, in der Erfahrungen gemacht werden, ausgewertet werden und dann Verhaltensweisen für die erwachsenen Tiere daraus gelernt werden. Und dafür braucht es natürlich eine emotionale Auswertung dessen, was man erfahren hat, was dann im sozusagen abgespeichert wird. Das heißt also, Angst im eigentlichen Sinne entsteht erst bei Tieren, die diese Art von individueller Lernfähigkeit besitzen. So, das andere sind Fluchtreflexe. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was spezifisch menschlich ist, ist Emotion sagen, ein Teil dessen, was Holzkamp verbindet mit der Handlungsfähigkeit. Ich hoffe, einige von euch haben zumindest jetzt mit dem Begriff Handlungsfähigkeit im gestrigen Tag in der einen und anderen Workshop sozusagen ein bisschen untersucht. Also Handlungsfähigkeit sozusagen als die zentrale Frage, wie die individuellen Herstellung meines Lebens, meine individuelle Situation mit der gesellschaftlichen Teilhabe verbunden ist. Und ob ich da eher ausgeschlossen bin, ob meine Möglichkeiten gut sind, ob und so weiter, das bildet sich sozusagen in einer emotionalen Wertung bei meiner Situation ab. Insofern ist es in der kritischen Psychologie so, dass man sagen würde, Emotionen, Kognition sind sozusagen jeweils Funktionsaspekte von Handlungsfähigkeit. Genau, also das heißt, das menschliche Leid ist laut jeder Art von Beeinträchtigung, auch etwa Angst, die Qualität der Ausgeliefertheit und Abhängigkeit von aktuellen Bedingungen, Isolation von Verfügungsmöglichkeiten über wesentliche langfristige Lebensbedingungen, also Einschränkung der Handlungsfähigkeit. Also er sagt sozusagen Emotionen, ich meine, das, vielleicht kann man sich das im Unterschied zu anderen Emotionstheorien vorstellen, die früher zumindest stark Emotionen als sehr innerliche Prozesse gedacht haben. Das ist ja jetzt mit dem Aufkommen des Kognitivismus ein bisschen verschoben. Auch dort ist sozusagen Emotion als Wertung von Situationen jetzt durchaus eine gängige Debatte. Also die Frage sozusagen, warum er das bezieht darauf, wie ich eingelassen bin sozusagen in die Möglichkeiten an der gesellschaftlichen Verfügung teilzuhaben, hat auch mit dieser Entwicklung von den tierischen Lebensformen zum Menschen zu tun, dass die Forschungsgruppe insgesamt ja rekonstruiert, dass wir als Menschen in Gesellschaft zusammenleben, nicht nur Zufall oder eine Übereinkunft war von frühen Menschen, die sich verabredet haben, um zu sagen, das läuft so besser, sondern dass diese Lebensformen sich sozusagen als letzte phylogenetische Veränderung herausgebildet haben. Also dass die Gesellschaftlichkeit praktisch eine kinetische Grundlage des Menschen ist, was jetzt nicht bedeutet, also nichts darüber aussagt, wie diese Gesellschaftlichkeit organisiert ist und wie das Zusammenleben organisiert ist, aber dass es eben sozusagen Teil unserer Grundausstattung ist, dass wir dazu in der Lage sind. Und zwar auch kognitiv sozusagen in der Lage sind, die komplizierten Zusammenhänge, die mit Arbeitsteilung zu tun haben, zu analysieren. Man kann sich das vielleicht auch mit einem Seitenstrang sozusagen an dem erklären, was in dieser phylogenetischen Analyse Zweck-Mittel-Verkehrung heißt. Kennt ihr das? Ja, also die, wenn man sich Affen anschaut, dann, also um jetzt mal sozusagen die relativ weitesten entwickelte Tierart zu nehmen, die aber eben keine Menschen sind, dann gibt es in Verhaltensweisen bei der Bearbeitung von Mangelzuständen, also zum Beispiel Hunger, eine relativ entwickelte, zum Teil auch arbeitsteilig funktionierende arbeitsteilig funktionierende Fähigkeiten. Also man kann die Bananen relativ hoch unter die Decke hängen und wenn die Affen Hunger haben, dann werden sie in der Lage sein, sich sogar so zu koordinieren, dass sie gemeinsam sozusagen verschiedene Kisten aufeinander bauen und dann da hochgehen und die Bananen einsammeln. Also man würde sagen, die Kisten sind das Mittel für den Zweck, die Bananen zu bekommen. Und solange der Zweck aktuell vor Augen steht und der Hunger da ist, werden sozusagen diese Mittel dafür eingesetzt. In unserer Gesellschaft ist es ja ein bisschen anders, oder überhaupt mit der menschlichen Gesellschaft gibt es in dem Sinne eine Zweck-Mittel-Verkehrung, dass die Mittel zeitlich unabhängig vom Zweck produziert werden. Selbst wenn wir keinen Hunger haben, wird irgendwo Lebensmittel angebaut und so weiter. Auch bei den Frühmenschen war es sozusagen so, dass sie eben begonnen haben, in Vorsorge, unabhängig von aktuellen emotionalen Mangelzuständen zu produzieren und das durchaus so, dass sie sozusagen auch kognitiv repräsentieren konnten, dass das, was sie jetzt tun, für später sozusagen ist und nicht nur unmittelbar das, was sie tun, für später was ist, sondern das, was in der Produktionsgemeinschaft hergestellt wird, sozusagen für sich allgemeine gemeinsame Vorsorgehandeln sozusagen bedeutsam ist und dann eben die Versorgung sicherstellt. Und wenn man sagt, sozusagen, das ist in gewisser Weise eine Grundausstattung des Menschen, das würde ich auch aufrechterhalten, sozusagen. Man kann das ja sehen, selbst bei sozusagen krassen Kulturbrüchen funktioniert es so, dass alle Menschen, die jetzt auf der Erde leben, egal wo sie geboren sind, in der Gesellschaft, in der sie aufwachsen, sozusagen den gesellschaftlichen Stand einholen. Also das funktioniert nur in Hollywood-Filmen, dass sozusagen der kleine Junge, der im Urwald geboren worden ist, in New York dann plötzlich mit Pfeil und Bogen herumläuft. Real ist es so, dass die Kinder sich sozusagen den gesellschaftlichen Stand der Entwicklung des Wissens und so weiter aneignen, ohne so, oder wie im Witz, wo dann plötzlich der kleine Japaner Japanisch redet, wenn er in Deutschland aufgewachsen ist. Aber so ist es nicht. Also und das bedeutet ja auch, also das ist eine Aktualisierung oder eine Realisierung dieser Potenz, sich gesellschaftliche Fähigkeiten anzueignen. Und das würde man in der kritischen Psychologie sagen, ist sozusagen Teil dieser gesellschaftlichen Natur des Menschen. Und aus diesem Grundgedanken sozusagen entsteht dann die Überlegung, dass Handlungsfähigkeit eben mit der Frage, wie meine Rolle in dieser gesamten Arbeitsteilung ist, irgendwie vermittelt ist. Und auch also ein relatives Ausgeschlossensein von dieser gesellschaftlichen Vorsorge, Ausgeliefertheit an Machtverhältnisse oder herrschaftliche Strukturen eben eine besondere Form des Leidens darstellen. Also auch der Hunger sich anders anfühlt, ob ich jetzt faste oder ob ich sozusagen aus dem Zugang zu gesellschaftlicher Vorsorge so ausgeschlossen bin, dass ich nicht weiß, ob ich nächste Woche noch überlebe. Das sind ja unterschiedliche Empfindungen, die man da hat. Und angesichts unserer Strukturen in der Gesellschaft sagt Holzkamp mit Marx, dass diese Strukturen sich ja eben anders als bei den Frühmenschen, die eine sehr, sehr aktuelle Art der Organisation hatten, also es war relativ übersichtlich, wer was produzierte und wie diese Dinge miteinander zusammenhängen, sich dann Gesellschaft ja so entwickelt hat, dass es da eine große Komplexitätszuwachs und eine Art von Unmittelbarkeitsüberschreitung, nennt er das, gibt. Also die gesellschaftliche Reproduktion ist relativ unabhängig von dem, was ich morgens entscheide, ob ich aufstehe oder nicht. Aber angesichts, also sozusagen, wenn dann schon mehrere tausend Leute morgens aufstehen, entscheiden würden, nicht aufzustehen, wäre es schon ein bisschen anders. Also es würde noch keine großen Probleme machen, aber zum Beispiel ja die Bedeutung von Streiks basiert darauf, dass eben das Nicht-Erscheinen zu manchen Tätigkeiten doch wahrnehmbare Einschnitte in der gesellschaftlichen Reproduktion hervorruft. Und das in gewisser Weise meint er, dass sagt, naja, wie stark diese Ausgeliefertheit ist oder wie ich mich im Verhältnis dazu empfinde, hat auch damit zu tun, ob ich das Gefühl habe, ich bin ganz allein in dieser Auseinandersetzung oder es gibt eine Art von, weil bei ihm heißt es hier kooperative Integration in kooperative Zusammenhänge, wo ich potenziell sozusagen nicht so machtlos ausgeliefert bin. Das können ganz unterschiedliche Formen sein. Es geht jetzt nicht um eine politische Organisierung da drin, sondern um das Gefühl zu sagen, wie ich in dem Netz der Gesellschaft eingelassen bin. Das kann natürlich auch politische Organisierung sein, das kann aber auch sozusagen mein Stand in der Produktion oder mein andere Dinge betreffen. Okay, restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Wer hat es noch nie gehört? versucht mit Bezug auf die aktuelle Gesellschaft ja zwei Tendenzen oder zwei polare Begriffe sozusagen bereitzustellen, mit denen die Widersprüchlichkeit der Reproduktion in unserer Gesellschaft sozusagen analysierbar sein kann. Nennt das eben sozusagen restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, nicht um dabei Handlungen oder Menschen zu labeln, sondern um sozusagen ein Analysemittel zu haben, mit dem man mit sozusagen klaren Begriffen in der Lage ist, reale Verschwurbeltheit von Situationen zu analysieren. Also wenn ich sozusagen versuche, mir klar zu werden, Moritz hat das gestern, ich weiß nicht, ob ihr gestern Abend da war, da Moritz hat ja immer dieses Beispiel mit dem Gutachten oder der Notengebung, das kann natürlich so sein, dass man in der Notengebung sozusagen vor allem die gegebenen Anforderungen an Selektion irgendwie ausführt oder wenn man genau hinschaut, ist es vielleicht, gibt es darin vielleicht doch auch Momente, jetzt nicht in der Notengebung an sich, aber in der Praxis, dass man sich dem nicht verweigert, wo es eben auch andere Lernmöglichkeiten, andere Inhalte an der Uni ermöglicht, wenn man nicht sagt, ich als kritischer Psychologe verweigere mich der Notengebung, deshalb verlasse ich die Uni hiermit. Also das ist sozusagen, ist ein widersprüchliches Gegeneinander, dass in dem trotzdem die Notengebung ein Selektionsmittel bleibt, an dem man sich beteiligt, aber in dem sozusagen die Situation selber widersprüchlich ist und die Widersprüche sozusagen analysierbar werden sollen mit Begriffen wie eben restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, wo man am Ende sozusagen darüber sprechen würde, welche Aspekte davon eher in Richtung auf verallgemeinerte oder eher in Richtung auf restriktive Handlungsfähigkeit gehen. Grob gesagt kann man sagen, restriktive Handlungsfähigkeit ist sozusagen der Versuch, unter den bestehenden Restriktionen sein Handeln sozusagen so zu organisieren, dass man nicht in Widerspruch mit diesen Restriktionen kommt und dabei natürlich in gewisser Weise diese Verhältnisse selber auch mitreproduziert. Das kann für mich selber ein Problem sein, weil ich natürlich, sozusagen, keine Ahnung, wenn ich Konkurrenzverhältnisse dadurch aufrechterhalte, dass ich immer versuche, als Erste durchs Ziel zu gehen, dann würde man sagen, könnte es sein, dass das emotional sich mir auch mitteilt, dass das in gewisser Weise eine gefährliche Strategie sein kann, sobald ich nicht mehr so schnell laufen kann. Und da sagt er sozusagen, naja, wenn Emotionen sozusagen die Wertung dessen sind, wie ich mich in der Welt bewege oder jetzt konkreter die Bewertung meiner aktuellen Handlungsfähigkeit oder meines Handelns in dieser Situation, dann kann sich eben auch die Brüchigkeit dieser Strategien unter den gegebenen Restriktionen irgendwie durchzukommen, in der Emotionalität irgendwie widerspiegeln, ohne dass man das unmittelbar in Verbindung bringt. Also weil er sagen würde, oder wir in der kritischen Psychologie sagen würde, es ist ja nicht so, dass Leute sozusagen ganz bewusst einfach sagen, heute gehe ich mal raus und schade mir selbst, sondern ich nehme ja dann die Situation wahr, und auch meine Handlungsperspektiven darin so, dass ich mich selber davon überzeuge, dass das das Richtige und einzig Mögliche ist. Und das funktioniert eben durchaus so, dass darin andere Informationen oder andere Richtungen, die man sich auch orientieren könnte, unter Umständen unbewusst gemacht werden, also eben nicht, als nicht wahrnehmbar abgespalten werden oder auch die Angst, die einem sozusagen das auslösen würde, nach innen genommen wird, um sich sozusagen gar nicht erst in die Gefahr zu bringen, da in Konflikte zu geraten. Ein bisschen ähnlich wie bei der Grundvorstellung sozusagen des Oedipus-Komplex, dass es eben die Möglichkeit gibt, externe oder gesellschaftliche Normen und Verbotsschilder sozusagen so nach innen zu nehmen, dass man selber seine eigenen Wünsche so reguliert, dass man gar nicht erst in Widerspruch gerät und damit auch gar nicht in bedrohliche Situationen kommt. Und das sozusagen nennt er in diesem Fall dann restriktive Emotionalität. Er sagt eben, es kann, also die Gefährlichkeit der Emotionalität bei restriktiver Handlungsfähigkeit hängt damit zusammen, dass sich eben die Widersprüchlichkeit dessen, dass ich mich da einfach so einfinde in, das kommt glaube ich erst auf der nächsten Folie, also in sozusagen schlechten Emotionen darstellen kann. Also man fühlt sich lustlos und abgestanden und irgendwie oder spürt irgendwie unerklärliche Wut, die man nicht so richtig zuordnen kann. Und Und die Gefahr ist halt immer, dass damit sozusagen das Arrangement, das man da so gefunden hat mit den Restriktionen, dass das dadurch in Gefahr gerät und man Handlungsimpulse in eine andere Richtung hat, sozusagen plötzlich dem Chef wieder Worte gibt oder was auch immer. Also er sagt, deshalb gibt es Tendenzen, die Emotionen von den realen Lebensbedingungen zu isolieren, also und sie sozusagen zu verdrängen oder den realen Zusammenhang zwischen emotionalen Problemen und objektiven Verhältnissen zu verdrängen und unbewusst zu halten. Und er sagt, das Widersprüchliche daran ist, wenn man sowas macht, wenn man sozusagen seine Emotionen von der realen Situation und den Handlungsmöglichkeiten oder unterschiedlichen Handlungsperspektiven da drin ablöst, dann kann es sein, dass diese Emotionen besonders tief erscheinen, unergründlich. Also ganze Literaturen sind ja darüber verfasst worden, wie die dunklen Gefühle, die man irgendwie hat und die sich hier und dort durchbrechen, sozusagen, wie man mit denen umgeht, wie man sie erziehen kann, wie was auch immer. Und dass das sozusagen zum Beispiel auch in gesellschaftlichen Diskussionen, ich würde mal sagen, viel so in den 70er, 80er Jahren, wo ein großer Teil der Frauenzeitschriftsliteratur darauf abgestellt hat, dass man den Bauch gegenüber dem Kopf irgendwie zur Geltung bringt. Also sagt, ja, folgt euren Gefühlen, als ob das sozusagen als ob es per se so sein müsste, dass Gefühle und Kognition sozusagen getrennte Prozesse sind. Und gleichzeitig bedeutet das, wenn ich in dieser Konstellation mir vorstelle, sozusagen, wie funktioniert dann die Handlungsseite, nachdem ich die Emotionen abgespalten habe, dass diese, wie er sagt, dann sozusagen zurückgenommen sind, unengagiert, halt so durchgezockt werden. Sozusagen. Ist das vergleichbar mit irgendwie Sublimierung aus der Psychoanalyse? Da geht es ja auch darum, dass ich irgendwie mich einschränke und dann das woanders hinschicke. Also, vor der komische Vorstellung mit Energie. Das ist irgendwie. Also ich glaube, was vielleicht ähnlich ist, ist sozusagen diese Idee sozusagen der Verbotsschilder, also dessen, wo man gar nicht mehr hingehen kann. Unterschiedlich ist jetzt zu dieser Vorstellung zumindest mal, dass ja bei Freud in der Sublimierung gerade die Energie sozusagen da reingeht, also um dieses Handeln dann zu engagiert zu verfolgen und natürlich auch sozusagen die Grundanlage, also das Freud sagt, ja, und das muss auch so sein, weil anders gehen die Leute nicht zur Arbeit oder schaffen keine Kultur, wenn sie sich die ganze Zeit mit ihren sexuellen Vorlieben beschäftigen dürfen. Und das ist sozusagen der zentrale Unterschied, dass sozusagen wir ja sagen würden, ja, diese Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft, die hat sehr historisch konkrete Gründe. Also die Gesellschaft ist auch so, dass sie ganz vielen Leuten das Gefühl gibt, dass es nicht ihre Gesellschaft ist. Und dass ihre Wünsche damit nicht übereingehen, aber das ist nicht so, weil die Menschen und die Gesellschaft per se sozusagen so gegeneinander gestellt sind, sondern historisch spezifisch. Genau, also das sind Sachen, die ich jetzt im Prinzip sozusagen schon gesagt habe. In diesem Zusammenhang kann es zu einer dynamischen, also Angst zum Beispiel kann eine eigene Dynamik bekommen, weil die ursprünglich der Angst sozusagen unsichtbar gemacht werden. Die Angst scheint keinen Grund zu haben. Auch das sozusagen, wenn ihr diese Freudschen Diskussionen kennt, ist das ein bisschen reinterpretiert aus der sehr spezifischen Diskussion bei Freud, sozusagen, naja, das kann in dieser Unterstellung unter restriktive Situationen eben ein allgemeines Problem sein. Wie, so, und das, also, dass das überhaupt möglich ist, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass mit dieser mit dem spezifisch Menschlichen der Emotionen sozusagen es möglich ist, dass wir uns zu unseren Emotionen verhalten können, also anders als sozusagen die Tiere, bei denen dann Emotionen oft unmittelbar das Verhalten auslösen müssen auch, ist bei uns dieser Zusammenhang ja nicht notwendig, also sozusagen der kann bearbeitet werden, man kann da dazwischen kommen, indem man sich selbst zu seinen Emotionen verhält, versucht diese zu verändern, und die Handlungsbereitschaft sozusagen von den Emotionen potenziell überhaupt getrennt ist. Das ist sozusagen erst was wir können. Also Selbstinstrumentalisierung der Emotionen würde dann bedeuten, das lässt sich eben gerade für die Absicherung solcher restriktiven Situationen einsetzen. Und das habe ich im Prinzip auch schon gesagt, dadurch, dass diese Abkopplung von Emotionen zur Angstreduktion da ist, ist sozusagen die emotionale Befindlichkeit potenziell insgesamt abgestanden und gebrochen. So. Das ist jetzt keine, es ist auf diesem Niveau sozusagen immer schwierig, über die analytischen Begriffe, das sind ja Begriffe sozusagen zur Analyse dann erst realer Gegebenheiten zu sprechen. Das sind natürlich so ein bisschen auch wie soll man sagen, hermeneutische Pfade, die er da legt, oder sagen, wenn das jetzt so ist, dass ich mit Leuten zu tun habe, die das als Problem haben, dann könnte sozusagen andersrum die Fragerichtung dahin gehen, naja, kann ich, also ist es so, dass dein Leben in irgendeinem Aspekt genau von solchen Arrangements geprägt ist? Das kann dann in der Realität sozusagen ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Das soll jetzt keine abschließende Beschreibung oder so sein, sondern so ein bisschen die Fragerichtung und die Forschungsrichtung nahelegen. Das Gegenstück sozusagen für allgemeinerte Emotionalität würde dann bedeuten, dass man die Emotionalität, also auch hier, ne, in Richtung auf, wie würde man, würden die Emotionen in Richtung auf allgemeinerte Handlungsfähigkeit funktionieren, dass sie als Erkenntnisquelle für das, was die Situation für mich darstellt, wieder angeeignet werden können und daraus dann auch sozusagen Handlungen entstehen können, die nicht angstbesetzt sind. Also genau, das kann man nicht oft genug wiederholen, dass die Begriffe nicht zur Kategorisierung von Handeln oder Menschen da sind, sondern eben um das, diese Widersprüche analysierbar zu machen. Gibt es bis hierhin Fragen? Ja. Differenziert da zwischen Angst und Furcht bei der Entwicklung des Gedankenstrangs? An dem Punkt jetzt nicht, aber weil er sozusagen ja versucht, zunächst mal diese Rahmen, also diese Rahmen in dem Begriff, in der Begriffsstruktur sozusagen zu entwickeln. Und da müsste man dann jeweils auf die Situation, das Analysen sozusagen gucken, ob da unterschiedliche Dimensionen von Angst, wie auch wenn man sie jetzt bezeichnet, sozusagen, aber jetzt Furcht meiner Erinnerung nach kommt da als Wort nicht vor, sondern er nutzt immer Angst. Also Entschuldigung, ja, kann das bedeutet auch, dass er eigentlich mehr die neurotische Komponente der Angst meint. Im Unterschied zu Furcht. Furcht im Sinne von realer Auswertung von. Nee, das würde ich nicht sagen. Also, sondern er versucht schon, er sagt ja praktisch, der Ursprung der Angst ist ja eine reale, also eine reale Bedrohung. Und er differenziert, glaube ich, da in dem Wort Angst insofern, dass er sagt, naja, der Umstand, dass die dann vermieden wird dadurch, dass ich die Beschränkungen nach innen nehme und mich gar nicht erst in die Situation bringe, damit der Ursprung der Angst unbewusst gemacht wird, kriegt Angst sozusagen eine andere Dynamik. Aber ich glaube auch bei der, sozusagen jetzt bei der Wiedergewinnung von Emotionalität als Wertung, also als Informationsquelle für mein Leben, würde er durchaus sagen, ja, da kann dann auch Angst dabei sein im Sinne von realistischer Auswertung meiner Situation. Ich habe jetzt versucht so ein bisschen sozusagen nochmal weg von der allgemeinen Begriffserklärung anzuhängen, was denn aktuelle Auseinandersetzungen oder wie sich sozusagen die Situation heute vielleicht auch in Teilen verändert hat. Hintergrund ist, dass ich den Eindruck hatte, ich habe da auch so ein, zwei Artikel drüber geschrieben, dass bei dem, wie Holzkamp diese Probleme restriktiver Emotionalität beschreibt, diese impliziten Beispiele, die er nutzt, oft stark von sozusagen fordistischen Gesellschaftsverhältnissen also geprägt sind, also Verhältnisse, die stark durch Massenproduktion und sozusagen spezifischer Form der Arbeit geprägt sind, in der eben viele Menschen in Produktion oder auch Verwaltung oder sonst sozusagen ihren Arbeitsalltag so gestaltet haben, dass sie extrem langweilige Dinge andauernd getan haben und dass es dort natürlich besonders wichtig ist und auch sich in der psychologischen Forschung der damaligen Zeit so drüber gesprochen wird, dass die Hauptfrage ist, wie man eigentlich Emotionen als Störfaktor abschalten kann. Und deshalb, glaube ich, spielt sozusagen dieses Unterdrücken und Abspalten der Emotionen für ihn eine wichtige Rolle. Er hat dann im Zusammenhang von sozusagen intersubjektiven Beziehungen auch das Moment der Mobilisierung von Emotionen, also angehängt sozusagen daran, wo es um die besondere Tiefe geht, dass auch wenn meine Beziehungen sozusagen nicht so stark durch reale Bezüge im Leben, sondern vor allem durch einen Vertrag über Familienleben gestaltet sind, dass dann sozusagen Gefühle der einzige Kitt werden zwischen diesen Menschen und die Produktion und die Darstellung von Gefühlen zum Aufrechterhalten dieser Beziehung sozusagen einen eigene Notwendigkeit oder eigene Dynamik bekommt. Das glaube ich, dahinter finde ich ist so angedeutet noch so ein bisschen auch die fordistische Trennung sozusagen, dass eben dort wegen der extrem langweiligen Arbeitstätigkeit und verschleißenden Arbeitstätigkeit und der Notwendigkeit der Abspaltung, sozusagen der Hort der Gefühle und des Warmen und des, wo ich, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hat mein Opa immer gesagt, sich eben im Privatleben und in der Familie anordnet. Und ich glaube, dass mit der Veränderung der Arbeitswelt und der Produktion heute man sagen kann, dass sich beide Formen sozusagen, also wohl die Mobilisierung von Gefühlen zur Aufrechterhaltung von Beziehungen, als auch das Abspalten von Emotionen zum Aufrechterhalten von fremdbestimmten und langweiligen Tätigkeiten sozusagen in der Arbeit vermischen und in den Beziehungen vermischen. Und das war jetzt ein bisschen der Hintergrund, warum ich versucht habe, mir das nochmal anzugucken. Das heißt gar nicht, dass die Begriffe restriktive oder verallgemeinerte Emotionalität da veraltet sind. Sie sind nur sozusagen in dem Maße, wie sie ein bisschen beispielhaft ausgeführt werden. Bei Ihnen, glaube ich, kann man diese Kombination sozusagen verschieben, also führen sozusagen diese unterschiedlichen Formen restriktiver Emotionalität gibt es sozusagen in sowohl der Arbeitswelt als auch der Beziehungswelt verstärkt, würde ich sagen. Also wenn man sich ein bisschen anguckt, man kann ja sagen, also in der Grundlegung der Psychologie bezieht sich Holzkamp auf so sehr allgemeine Definitionen von Kapitalismus, ist ja jetzt schon ein paar Mal in Diskussionen aufgetaucht, wo sozusagen die Grundstrukturen versucht werden, zur Kenntnis zu nehmen und als Fragerichtung in diese Begriffe mit aufzunehmen. Aber das sind natürlich nicht, das ersetzt nicht Analysen realer Verhältnisse. Und an diesem Punkt würde ich sozusagen ein bisschen nur so ein Schlaglicht machen, wie man diese realen Verhältnisse noch konkreter analysieren könnte. Zum Beispiel in der Umarbeitung von Produktions- und Lebensweisen. Das sage ich gleich ein Beispiel. Und man kann also so jetzt in den letzten Jahren, spätestens seit der Agenda-Politik in Deutschland, kann man sagen, dass sich die Anforderungen an die Menschen in der Arbeit und im Sozialstaat sehr stark verändert haben und dass das auch nicht nur ein Prozess ist, der sich sozusagen von selbst durchsetzt, sondern der politisch organisiert werden muss, sozusagen die Verbreitung von anderen Denkweisen über mich selbst und mein Leben und was ich von der Gesellschaft erwarten kann, ist sozusagen ein Prozess, der sich auch nicht einfach aus der Fabrik in die Köpfe durchsetzt, sozusagen, sondern in dem gesellschaftlich relativ viel aufgewendet wird, um diesen Diskurs zu produzieren. Das ist, ich habe das mal an anderer Stelle analysiert, kann man jetzt für diese aktuelle Situation irgendwie bis in die Popstars Castingshows, finde ich, nachvollziehen. Also dass auch sozusagen so eine Art Massenfernsehen immer ganz bestimmte Floskeln darüber, wie wir uns in der Welt sehen sollen, sozusagen immer wieder reproduzieren und das eine ganze Zeit lang total hip war. Hat jetzt irgendwie aufgehört. Ich habe den Eindruck, viele Leute haben gemerkt, dass es gar nicht so grandios ist. Aber so, und das hier ist ein Zitat, das jetzt für mich die aktuelle Durchsetzung einer Produktions- und Lebensweise meint, sondern die letzte, also wo ich gesagt habe, sozusagen viele Leute tun extrem langweilige Dinge den ganzen Tag. Und ist von Antonio Gramsci, ist ein Philosoph aus Italien, der Anfang der 30er Jahre im Gefängnis gestorben ist in Italien, von den Faschisten eingesperrt war und im Gefängnis eine ganze Zeit lang sehr ausführliche theoretische Arbeiten geleistet hat und hat unter anderem sozusagen die Durchsetzung dessen, was ich jetzt Fordismus genannt habe, in den USA analysiert. Und dort sozusagen, es gibt da auch andere, ich weiß nicht, ob ihr mal Middlesex gelesen habt, das ist so ein Buch über einen, es gibt sozusagen verschiedene Quellen, in denen man, finde ich, recht anschaulich sehen kann, dass diese Erzeugung von der Fähigkeit, 8 bis 10 bis 12 Stunden an einem Fließband zu arbeiten, sozusagen eine mühselige Durchsetzung in der Bevölkerung war, die mit, Gramsci sagt, mit einer Kombination von Konsens und Zwang funktioniert. Also Ford hatte, als sie ihre Fließbandproduktion angefangen haben, eine ganze Zeit lang die höchsten Löhne in der ganzen Branche gezahlt, also man wollte zu Ford. Gleichzeitig gab es bei Ford eine Kommission, die Lebensführung ihrer Arbeiter kontrolliert hat. Die Leute haben auch kleine Häuschen gekriegt, wo sie sich dann sozusagen leben konnten, wo sehr viele Immigranten angezogen wurden. Und dann kam die Ford-Kommission, um zu gucken, ob sie von ihren immigrantischen Lebensweisen denn schon genug Abstand genommen haben, um sich sozusagen in das neue Leben und die neue Welt sozusagen zu integrieren. Oder ob da jetzt mehr als eine Frau pro Mann lebt oder ob zu viel Knoblauch im Topf war. Also ohne Scheiß. Und parallel sozusagen gab es die Prohibition in den USA. Also es sind und sozusagen alle möglichen Medien und auch kirchlichen Diskurse, die sozusagen da in Anschlag gebracht. Und Gramsci sagt, das ist eines meiner Lieblingszitate von ihm, er sagt, der neue Industrialismus will die Monogamie, will, dass der arbeitende Mensch seine Nervenkräfte nicht bei der krampfhaften und ungeordneten Suche nach sexueller Befriedigung verschwendet. Der Arbeiter, der nach einer ausschweifenden Nacht zur Arbeiter geht, ist kein guter Arbeiter. Der Überschwang der Leidenschaft verträgt sich nicht mit der zeitgemessenen Bewegung der Maschinen und der menschlichen Produktionsgesten. Und das ist, finde ich, wirklich eine relativ geniale Zusammenfassung dessen, worum es geht, sozusagen, dass sozusagen die Menschen lernen müssen, ganz am Anfang sozusagen im Kapitalismus mussten die Arbeiter an die Maschinen gekettet werden, weil die Vorstellung, dass man irgendwo an einem Platz arbeitet und den nicht verlässt, einfach nicht nachvollziehbar war sozusagen. Und dann und so entwickeln sich sozusagen verschiedene Regime und mit der Durchsetzung des Fordismus sozusagen entsteht diese Vorstellung von sozusagen geordneten Verhältnissen, geordneten Familienverhältnissen, verlässlichen Lebensläufen, für die man eben einen Preis zahlt. Man weiß, dass man relativ okay verdienen wird, man kann sein Leben planen, aber man muss dafür diese Zeit abspalten aus seinem Leben, wo man in der Fabrik arbeitet oder vergleichbare Sachen macht. Wenn man in die Ford-Fabrik eingezogen ist, also muss ich mir wirklich vorstellen, Zehntausende von Arbeitern gleichzeitig. Über dem Tor gab es ein großes Schild, das hieß von hier ab herrscht Schweigen. So ein bisschen wie in der Kirche. Auch so, also auch ein bisschen wie über die Vordereingänge in die Fabriken, sozusagen der großen Marmorhallen, wo es dann in die hinteren Metallräume der Produktion übergeht. Und das mit dem hier ab hier herrscht Schweigen war natürlich jetzt nicht nur ein Anklang an kirchliche Ehrfurcht, die Leute vor ihrer Fabrik empfinden sollten, sondern auch eine ganz konkrete Strategie, dass die Leute nicht anfangen, sich am Band abzusprechen. Also weil in diesem Zusammenhang sozusagen das Unterlaufen von Bandgeschwindigkeit ein zentrales Mittel zur Bewältigung von Arbeitsstress war. Wenn alle am Band irgendwie sagen, okay, machen wir nicht oder wir bleiben einfach 2 Minuten länger auf dem Klo, dann gibt es wenig Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Und um diese sagen, aber Widerstandsmöglichkeiten wiederum zu unterlaufen, gibt es dann auch viele Strategien, die ihr wahrscheinlich in Arbeits- und Organisationspsychologie lernen werdet. Das heißt übrigens, in der Arbeits- und Organisationspsychologie wird dieses Problem, dass sozusagen die Leute diese Strategien potenziert haben und das sozusagen in den 70er Jahren ganz allgemeine Praxis wurde, dass die Leute irgendwie die Bandgeschwindigkeit unterlaufen haben oder zu lange auf dem Klo saßen, heißt in Arbeits- und Organisationspsychologie Krise der Arbeitsmotivation. Nur, dass ich das dann wieder okay. Wenn man sich das anschaut, sozusagen, also worum ging es damals, das durchzusetzen, glaube ich, kann man heute sagen, dass in der aktuellen Situation es viel stärker darum geht, dass in allen Produktionsbereichen, nicht nur im Dienstleistungsgebiet, dort natürlich sehr stark, aber bis in die Autoproduktion hinein, die Leute andauernd aufgerufen sind, ihre Emotionen und Gefühle mit in den Produktionsprozess einzubringen und sozusagen zur Profilierung des Produktes sozusagen einzuführen und die Beziehungen sozusagen bis in die einzelnen Abteilungen in den Firmen gegenseitig sozusagen durch permanentes Präsentieren, Herstellung von Beziehungen zu den Leuten überzeugen durch werbemäßige Auftritte sozusagen strukturiert sind. Es gibt einerseits sozusagen durch die Computerisierung einen schnellen Verfall von Qualifikationen, also Leute müssen oft neu lernen, man kann mit dem, was man ausgebildet wurde, sozusagen nicht die nächsten 40 Jahre durchkommen. Kreativität, Autonomie, auch Gruppenautonomie in der Produktion wird einerseits stärker und gleichzeitig aber in sehr enge Bahnen gelenkt, sozusagen, wofür sie da ist. Auf der anderen Seite ist sozusagen im Sozialstaat sind diese Schlagworte von Beschäftigungsfähigkeit, Selbstverantwortung, Zumutbarkeit, wenn ihr das mal euch anguckt, sozusagen, da gibt es ja, verschiedene Analysen, die diesen Text von Peter Hartz, der praktisch dann in die Agenda-Politik übernommen wurde, die sozusagen zeigen, mit welchen schillernden Begriffen dort gearbeitet wird, um ein neues Verständnis sozusagen von dem, was von mir zu erwarten ist in der Gesellschaft, was ich von der Gesellschaft erwarten kann, sozusagen zu produzieren. Neuen Steuerungsformen, ich mache das jetzt relativ flott, wenn das zu schnell ist, müsst ihr mich unterbrechen, bezieht sich auf sozusagen die Organisation der Arbeit in den Betrieben, in denen sozusagen zum Beispiel verstärkt mit Zielvereinbarung gearbeitet wird, also das Zeitregime sozusagen der Stechuhr insofern ersetzt wird durch Vereinbarung, bis dann und dann hast du das und das geliefert. Wie du das machst, kannst du dir weitgehend selber überlegen, ob du das zu Hause, und wenn du nochmal deine Kinder abholen musst, kannst du danach nochmal 2 Stunden, und auf wundersame Weise reicht nur die Zeit immer nicht. Das ist sozusagen für immer mehr Leute eine Erfahrung, also die Grundlage für Stress und Burnout in der Arbeit hat eben ganz viel damit zu tun, dass das Mittel der Zielvereinbarung die Selbststeuerung, die Subjektivität der Leute in ihrer Arbeit mobilisiert. Sie planen ihre Prozesse viel mehr selber als am Fließband offensichtlich, aber gleichzeitig sie eben einspannt in ein Regime von Erwartungen und Zeitdruck, in dem sie sozusagen mit dieser Selbststeuerung sich das Gefühl haben, sie arbeiten sich selber in die Depression hinein. Emotion mit Kapital ist ein Zitat aus Peter Hartz, das heißt Job Revolution, sein Buch, das er sozusagen direkt vor den Hartz-Reformen veröffentlicht hat. Insgesamt geht es darum, dass bei den Arbeitenden Lohn, Arbeitszeit flexibilisiert werden, auch der Arbeitsinhalt, und Stress und einerseits aber gleichzeitig Qualifizierung andererseits angepeilt wird. Also die Leute sollen auch ihren eigenen Qualifizierung für sich selbst übernehmen als notwendige, also als sozusagen, sie müssen selber schauen, was ist jetzt als nächstes wichtig und was muss ich mir aneignen. Die Frage, wie macht man das eigentlich? Also wie schafft man denn, seine Emotionen zu mobilisieren im Job? Gibt es eine ganze Reihe von Techniken, die sich oft auf der Grenze von Psychologie, Theaterwissenschaften und Managementtheorien bewegen. NLP zum Beispiel ist eine, also neurolinguistische Programmierung, ich weiß nicht, ob ihr das im Studium euch schon mal begegnet habt, sondern die Konzentration, also ist sozusagen so eine Art kognitive Verhaltenstherapie auf Kurzzeit angelegt, in der, jetzt mal ganz verplattet ausgedrückt, allerdings nicht sehr, man sich sozusagen überlegt, okay, was ist das Problem, komme morgens nicht mehr aus dem Bett, ich kann einfach nicht mehr, mich meine Arbeit nicht stellen, dann machst du eine NLP, eine Entspannungsübung und besuchst einen Ort, wo du dich handlungsmotiviert und aktionsbereit gefühlt hast und wenn du dort bist und diese Gefühle sozusagen in dir aktualisiert hast, dann ankerst du die, zum Beispiel durch Druck aufs Handgelenk, und nach lernst du sozusagen durch den Druck auf das Handgelenk bei dir selber diese Emotionen auszulösen, und wenn du dann morgens im Bett liegst und sagst, okay, jetzt geht's zur Arbeit, dann yay, sozusagen ist die Handlungsbereitschaft da. Das ist das, was Holzkamp relativ knapp mit Selbstinstrumentalisierung der Emotionen bezeichnet hat. Also ich verhalte mich zu meinen Emotionen so, dass ich sie unabhängig von der Situation, also unabhängig davon, dass ich offensichtlich in einer Situation arbeite, wo ich mich morgens nicht aus dem Bett quälen kann, um dorthin zu gehen, sozusagen das wegzuschieben und eine andere Emotion sozusagen nach vorne zu stellen, um das zu machen, was von mir erwartet wird. Ich will das jetzt gar nicht so verstanden wissen, dass die Leute, die das machen, da sozusagen irgendwie das nicht kapieren oder sozusagen problematisch, dass das problematisch sei, weil das ist natürlich für ganz viele Leute extrem wichtig, dass sie in der Lage sind, morgens zu ihrem Job zu gehen, aber das ist halt dann, also da muss man sich sozusagen klar werden, dass das ein Machtverhältnis ist, um das es da geht. Also das sozusagen ist in gewisser Weise das, was Holzkamp meint mit der Ausschließung von gesellschaftlicher Verfügung. Wenn ich nicht zur Arbeit gehe, kann ich meine Miete nicht zahlen. Also da wird die Ausschließung relativ konkret dann bald. Stanislavski, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr den? Ist zum Teil auch in NLP eingegangen, ist ein Theaterwissenschaftler, der der große Gegenspieler von Brecht war, also schon eine Weile her. Und Brecht hat ja, wenn ihr das mal in der Schule vielleicht gehabt habt, sagen mit, hat das Theater ja so verstanden als sozusagen Ort, der versucht, die Leute, die im Publikum sitzen, etwas vorzuspielen, was ihnen einen anderen Blick auf ihre Lebensrealität ermöglicht. Also das wird oft als sozusagen pädagogisches Theater übersetzt. Ich glaube aber nicht, dass das stimmt, sondern es ging ihm darum, sozusagen den Leuten zu ermöglichen, von ihren eigenen Lebensproblemen so weit zu abstrahieren, dass sie sozusagen nach China versetzt worden sind und dabei aber in diesem Theaterstück praktisch selber was über ihre Realität zu lernen und dann anders aus dem Theater zu gehen. Und Stanislavski ist praktisch der, also deshalb ist auch das Theater bei Brecht eigentlich nicht so, dass sozusagen da große Emotionen in dem Sinne aufgeführt werden, dass man so reingezogen wird. Sondern, und das war stärker Stanislavskis Herangehensweise, dass er gesagt hat, sozusagen die Theater und dann später Film muss darauf basieren, dass die Schauspieler sozusagen reale Emotionen produzieren und dadurch das Publikum emotional binden und reinziehen in die Geschichte und dann ist sozusagen das gutes Theater. Das ist später in den USA von Strasberg aufgegriffen worden, der das praktisch als erstes mit Marilyn Monroe und dann eigentlich jetzt flächendeckend sozusagen alles, was wir als gute Filme empfinden, basiert auf dieser Grundlage, dass die Schauspieler sozusagen das, was sie darstellen, nicht so tun, als ob sie es fühlen, sondern dass sie die Szene, in der es darum geht, zum Beispiel Verzweiflung darzustellen, als Gegenstand sozusagen der Szene in der Geschichte, dass sie praktisch in ihr eigenes emotionales Gedächtnis abtauchen, wann war ich verzweifelt, diese Emotionen aktualisieren und das dann in diese Szene reinbringen. Und deshalb hat man immer das Gefühl, dass das praktisch das echte Leben ist, was einem vorgespielt wird. Ist übrigens auch der Grund, warum so viele Schauspieler trinken und Drogen nehmen. Aber, weil es einfach ein extrem anstrengender Prozess ist. Das heißt sozusagen, dass du die verzweifelten Situationen deines Lebens immer wieder aufrufen können musst und diese Emotionen also authentisch durchlebst. Ein Punkt, der zum Beispiel in Castingshows eine ganz große Rolle spielt, dass man das lernt, sozusagen ein eigenes Emotionsgedächtnis zu aktualisieren. Das ist praktisch die gleiche Technik, die dann beim NLP auch aufgegriffen wird und die ist auch, wenn ihr diese Management-Literatur mal anschaut, auf wundersame Weise auch dort immer wieder zum Tragen kommt. Und das ist, finde ich, eine neue Art, also ich mache diese Querverweise so, weil ich finde, dass das irgendwie interessant ist zu schauen, in welchen gesellschaftlichen Punkten überall diese Art, wie wir uns zu uns selbst und zu unseren Emotionen verhalten sollen, thematisiert wird, damit wir es irgendwie kriegen, also damit wir es irgendwie kapieren. Bei den Castingshows habe ich immer ein bisschen, also als ich das zum ersten Mal geguckt habe, ist ja nicht so eine große Freude, das anzuschauen, fand ich das, aber da habe ich gerade diese Managementliteratur analysiert für den Teil meiner Arbeit, wo es genau da um diese Veränderung ging und habe gedacht, das ist ja irrsinnig, das ist wie Managementliteratur für Leute, die so ein Buch niemals aufschlagen würden. Also weil eben unter anderem über diese Bühnentechnik und Stanislavski da es so eine thematische Nähe gibt. Ohne dass ich jetzt sagen will, nicht, dass das falsch verstanden wird, dass die Leute, die Castingshows machen, sozusagen sich das als Programm sozusagen überlegen. Das ist ein bisschen anders als bei der Prohibition oder der Kirche jetzt bei dem, was ich Gramsci bezogen habe. Okay, kurz zusammengefasst mit Fanny van Dan, man muss lange üben, bis man für Geld was fühlt. Also man kann im Prinzip sagen, dass wenn man das jetzt vergleicht mit den Anforderungen, die ich da ganz knapp mit Gramsci versucht habe zu skizzieren, dass sich die Anforderungen insofern verändert haben, dass es nicht so sehr darum geht, die Einzelnen in vorgestanzte Subjektivitätsformen einzulassen oder zumindest nicht in dem Maße, dass sie ihre Emotionalität abschneiden sollen, sondern dass sie lernen sollen, sozusagen in relativ klar strukturierte Anforderungsstrukturen sozusagen sich selbst hineinzuwerfen mit ihren Emotionen und mit ihrer Kreativität. Im Vordergrund aller Ehrenberg ist ein französischer Psychoanalytiker, der über das erschöpfte Selbst, sozusagen so eine Geschichte der Depression geschrieben hat, die man meines Erachtens unter anderem diese neuen Entwicklungen von ihm so lesen kann, dass er praktisch diesen Zusammenhang aufmacht. Er ist allerdings da manchmal ein bisschen verschwommen. Die Rückseite sozusagen dieser Aufrufe, also was heißt das eigentlich, wenn man so über Emotionen und auch über Arbeitsfähigkeit, über Erfolg in der Gesellschaft redet, ist sagen, dass es gibt ein ganz deutliches Individualisieren von Scheitern. Also auch das fand ich in ganz vielen dieser Popstar-Sendungen, ist es ganz kurios, da sind ja Zehntausende von Kids, die sich da bewerben und jeder Einzelne, zumindest wenn die Kamera auf ihn gehalten wird oder sie gehalten wird, ist total überzeugt, dass sie aufgrund ihrer innersten Fähigkeiten am Ende dabei in dieser scheiß Band ankommen wird. Und das Missverständnisverhältnis sozusagen zwischen 10.000 Bewerbern und 4 Plätzen in der Band wird ganz, also wie man vielleicht sagen die Leute auch was anderes und das wird dann nicht gesendet, das weiß man ja nie, aber sozusagen dargestellt wird ganz stark das große Vertrauen, dass wenn ich mich nur genug einbringe, dass das dann klappen wird. Und das ist sozusagen so wirklich eine erschütternde Parallelität zu der Zumutung sozusagen, finde ich, dass Millionen von Erwerbslosen erzählt wird, dass wenn sie sich genug aktivieren und genug ihre Bereitschaft zeigen, dass dann die strukturelle Lücke der Arbeitsplätze auf wundersame Weise verschwinden wird. Ich meine, das ist, und das, aber das bedeutet eben, wenn das so ein vorherrschender Diskurs ist in der Gesellschaft, dann ist es natürlich für die Leute total schwierig, das, was ich vorher gesagt habe, sozusagen in kooperativer Integration sozusagen so eine Art Hinterland zu haben, wie man sich dagegen stemmen kann. Also wie man das nicht für sich selber übernimmt. Das ist ja auch eine Frage von Kräfteverhältnissen, ob ich, das ist nicht nur eine individuelle Fähigkeit und individuelle Bildungsfrage, sondern es ist auch ein bisschen eine Frage, ob ich irgendjemand anders kenne noch, der auch findet, dass das nicht stimmt. Oder ob ich die Einzige im Raum bin, die sozusagen denkt, dass das nicht vielleicht doch nicht an mir liegt. Oder nicht nur zumindest. Genau, dann gibt es sozusagen die Entgrenzung der Arbeit, also das Zerfasern der Arbeit ins Alltagsleben hinein, aber auch die zeitliche Entgrenzung, die Arbeitsstunden nehmen zu bei den Leuten. Es gibt, das ist jetzt sehr kurz gesagt, das Ressentiment über den Aufgang. Ja. So eine Frage, würde man hier noch von Entfremdung reden? Also ich meine, diesen Themenkomplex, weil eigentlich ist das so wie das Gegenteil einer Entfremdung, die hier richtig stattfindet. Naja, nee, ich würde schon sagen, also ich bin nicht so ein Freund des Entfremdungsbegriffes, weil ich weiß nicht, ob es wirklich was klärt, sozusagen. Aber ich würde schon sagen, dass die Grundlage, wenn ich das jetzt übersetze auf diese Selbstinstrumentalisierung, sozusagen, heißt, ich schaffe diese Art von Mobilisierung, wenn ich mich selber, also wenn ich meine Emotionen von der Funktion der Wertung meiner Situation auf jeden Fall mal abgekoppelt habe, hin zu, ich muss die so bearbeiten, dass ich das, was ich glaube, was ich machen will oder machen muss, sozusagen, dass ich das dazu in der Lage bin. Das ist zumindest kein, also ich verstehe, glaube ich, was du meinst, das ist sozusagen ein aktiver, selbstgesteuerter Prozess. Deshalb ist aber, also psychisch finde ich auch so gemein, weil er eben, also deshalb ist er, glaube ich, auch so eng mit Depressionen verbunden, weil es eben kein Gegner gibt, an dem man sich so leicht hochziehen kann. Also der Vorarbeiter in der Fabrik ist eine relativ durchsichtige Funktion sozusagen, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Der gekündigte Vertrag ist ein Begriff, der sich aus Studien, Interviewstudien mit Beschäftigten in solchen Unternehmen, wo sozusagen die Umstrukturierung, also dieses neue Management sozusagen sehr schnell eingeführt worden ist, ergeben hat, unter anderem von einem Forschungszusammenhang, der heißt Siren. Ist ein europäisches, also mehrere Staaten umfassendes Forschungsprojekt gewesen. Und ganz viele Leute sagen sozusagen, wenn man mit ihnen über ihr Verhältnis oder ihre Erwartungen an Gesellschaft spricht, sagen, also es gibt praktisch einen unausgesprochenen Vertrag in der Gesellschaft, der heißt, harte Arbeit tauscht sich gegen soziale Sicherheit. Das ist im Prinzip ein bisschen noch das, was ich aus dem Fordismus bezeichnet habe. Die Leute gehen ein Geschäft ein, dass sie sagen, ich verzichte 8 bis 9 Stunden am Tag auf praktisch das, was mir eigentlich lieb ist oder was ich als Spaß empfinden würde. Und dafür kann ich mich darauf verlassen, dass sozusagen mein Leben in relativer Sicherheit sich abspielen wird mit immer möglichen Risiken. Aber sozusagen, das ist der Vertrag. Und immer mehr Menschen machen die Erfahrung, dass sie trotz der Bereitschaft, härter zu arbeiten und mehr zu leisten, dieser Vertrag nicht eingehalten wird. Und das ist ganz oft eine Grundlage für Ressentiments bis hin zu Rassismus und Ausgrenzung, weil die Leute das Gefühl haben, irgendwer bescheißt hier und irgendwer kriegt das Ganze ohne diese ganzen Leiden, die ich dafür auf mich nehmen muss. Also das ist ja schon so, dass die Leute auch subjektiv ein Leidensgefühl dabei haben. Das taucht natürlich nie auf in der Managementliteratur. Und das heißt aber, dass es eine Gefahr gibt, sozusagen, die man, finde ich, quer durch Europa seit Ende der 90er Jahre sehen kann, dass sozusagen genau diese Erfahrung ganz oft zum Gegenstand zum Beispiel von rechten Mobilisierungen gemacht wird. Die Vorstellung, dass irgendwie die guten, hart arbeitenden Menschen, die den Kern des Volkes ausmachen, von Schmarotzern oben und unten bedroht werden. Also das geht in beide Richtungen, sozusagen multinationale Konzerne und die Politiker, die sich ihre Diäten erhöhen und dann die Flüchtlinge und die Migranten. Und da man gegen die da oben so wenig machen kann, sind die da unten sozusagen immer verfügbar. Ist das nicht auch auf der anderen Seite ein Nährboden für den Rationalismus, also dass die Leute sich Medizin in irgendwie so Gedanken wie das eine höhere Macht, also wieder eher so eine religiösere Sicht oder eben wie auch immer Psychologen, die da sagen, okay, wir müssen die Clearing betreiben, also das. Also das kann natürlich, ich kann das nicht so richtig sagen, individuell können die Leute natürlich alle möglichen Verarbeitungsmechanismen haben. Ich habe den Eindruck, dass der Aufstieg der Religion jetzt nicht so sehr, also stärker daran liegt, dass das praktisch politisierte, auch politisierte Religionen sind, die diesen, ähnlich wie der Rechtspopulismus, diesen gesamten Zusammenhang zurückweisen und sagen, also sozusagen, da bin ich mir jetzt aber also ein bisschen auf dünnem Eis. So. Das könnte man zumindest überlegen. Ich denke mal kurz drüber nach, vielleicht wird es noch was besser. Ja, also dazu vielleicht so Instrument oder Spiritualität als auch etwas, was man einsetzen kann, so Achtsamkeitstechniken, im Hier und Jetzt sein, nicht bewerten. Entspannungstechniken. Entspannung und das dann Yoga. Auch nutzen, um wieder mit den Umständen besser klarzukommen. Ja. Das gibt es ja. Stark. Genau, also sozusagen, das ist ja auch Teil der. Praktisch, also gerade der industrielle Zweig davon, die ganze Wellnessindustrie, finde ich, ist ja so eine ganz große Gemeinheit. Dass früher war das ja so, dass die Leute sozusagen eben als Teil dieser Ansprüche, die sie an dieses Geschäft hatten, die sie um ihre Zeit gemacht haben, dass ihnen dann, wenn sie kaputt waren, irgendwie eine Kur zustand. Also dann sind sie halt 6 Wochen an die, mein Opa war Bergarbeiter, das war jetzt keine unübliche Sache. Also natürlich mit den Jahrzehnten erkämpft, aber. Und heute ist es so, dass sozusagen die Verantwortung für die eigene Gesundheit immer mehr den Leuten selber zugelegt wird und auch die finanzielle Verantwortung sozusagen viel mehr so in Wert gesetzt wird, also dass sozusagen zu einem eigenen Geschäftszweig gemacht wird. Also wenn man jetzt nochmal ein bisschen zurückguckt auf diese restriktive Emotionalität, dann kann man vielleicht ein bisschen grob sagen, dass im Fadismus sozusagen Gefühle im Rahmen der restriktiven Handlungsfähigkeit durch Polarisierung ruhig gestellt werden, also durch sozusagen Kopf gegen Bauch, durch Abschneiden in der Arbeit und reinwerfen in die privaten Beziehungen. Und daher kommt sozusagen das, was Holzkamp eben nennt, so die scheinhafte Verinnerlichung der Emotionalität als von den realen Lebensbedingungen isolierter, bloß subjektiver Zustand des einzelnen Individuums. Andererseits eben hat man schon die emotionale Zurückgenommenheit und Unengagiertheit des Handels, also eine Entemotionalisierung zu sein scheint. Indem die Gefühle vom Handeln dissoziiert, also abgetrennt sein scheinen, scheinen sie eben auch eine besondere Tiefe zu besitzen. Was, glaube ich, auch mit Religion, aber auch mit diesen religiösen weltlichen Praktiken sozusagen einhergeht. Also das Verbreiten vom Buddhismus und diese ganzen Meditationssachen sozusagen natürlich zum Teil auch sowas mit aufgreifen. Also das praktisch nochmal zusammengefasst, kann man als eine Herrschaftstechnik fassen. Also wenn ich die Emotionen von meiner Arbeits- und Lebenssituation, wenn ich die in Zusammenhang bringen würde, dann würden möglicherweise ganz andere Handlungsintentionen und Handlungsimpulse sozusagen zur Veränderung entstehen. Wenn aber Emotionen irrational sind und etwas, was nur in mir existiert, dann kann ich das sozusagen voneinander loslösen. Heute kann man sagen, dass die Gefühle eigentlich wieder profanisiert sind, also aus dieser Tiefe wieder hervorgeholt sind. Sie sind weltlich, sind jederzeit einsetzbar und sozusagen Teil meiner Ressource als meine Arbeitstätigkeit. Und sie müssen unabhängig vom Handeln unter festgesetzten Zielen befähigen. Also man sozusagen, es ist ja nach wie vor so, dass deine Zielvereinbarung ist ja nur eine Vereinbarung im Sinne von, dass du sagst, ja, mache ich, und nicht im Sinne von, finde ich blöd. Also daran gibt es ja keine Verhandlungen sozusagen über die Ziele. Sie sind in dem Sinne Teil von Selbstmentalisierung, damit die geforderten Haltungen bereitgestellt werden können. Und die Haltungen sind eben demütig und kreativ. Also es geht nicht darum, sozusagen, einen nur als Dummy sozusagen angesprochen zu werden, sondern man muss schon in der Lage sein, sich diesem Projekt zu unterwerfen, was es ja dann ganz oft ist, aber eben mit der ganzen Kreativität. Und auch hier sozusagen ist ein bisschen nur eine Umschreibung von Holzkamps Satz, den er da hatte, also eine Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit oder Wiedergewinnung von Emotionalität könnte eben bedeuten, dass diese Verwickeltheit der eigenen Interessen mit dem Markt aufgegriffen und entwirrt werden können, also dass sozusagen Emotionalität praktisch auch ein Wegweiser in dieser Entwirrung von meinen und ihren und Marktinteressen sein können. Fragen? Andere? Ja? Also vielen Dank, ich fand es einen sehr schönen Vortrag. Ja, was hältst du denn von dem Diskurs über Generation Y? Und das ist quasi wieder so ein Bewusstwerden der eigenen Gefühle und Interessen gibt und man quasi, weiß ich nicht, den Urlaub und das wenigere Geld der steilen Karriere vorzieht. Ja, also ob das empirisch stützt sozusagen, dass die Leute das machen? Ich habe ja, also ich glaube, dass das Problem ist nicht so, dass ich da eine feste Meinung zu habe, weil ich finde, diese Generationsdiagnosen sind an sich sozusagen immer so ein bisschen problematisch, weil sie meistens auch recht selektiv auf einen bestimmten Klassenausschnitt schauen. Also so unglaublich viele Leute, gerade jetzt so ein bisschen viel in meiner Partei, haben diese Option nicht. Also weder fahren die in Urlaub noch können die auf Geld verzichten. Aber das Problem, also das Fragezeichen sozusagen finde ich darin, einerseits ja, also man entzieht sich sozusagen stärker, manchmal ist es aber ja auch eine Art von Timesquashing, also ich bin effizienter in der Arbeitszeit und habe mir dann was freigewurschtelt sozusagen, um da dann ins Wochenende zu fahren. Und es ist oft ja eine individuelle, also sozusagen praktisch wieder ein bisschen refordisierte Antwort, also man erkämpft sich sein Freieramt, finde ich total, also besser als nicht. Aber die Perspektive sozusagen von einer gemeinsamen Zurückweisung dieser Anforderungen, die ist irgendwie weit unsichtbar für mich. Und das wär mir so dran gelegen. Ja? Meine Frage wäre jetzt, du hast ja ein bisschen davor beschrieben, wie es beim Fordismus mit Beziehungswelt aussieht und der Arbeitswelt. Es ist ja noch die Frage zu dem Heute, wie da die Beziehungswelt strukturiert ist. Mhm. Weil es ist ja schon irgendwie so, dass da auch Emotionen eine andere Stellung einnehmen. Mhm. Also mit diesem Spruch, der ganz bekannt ist, was man auch aufs Kassenschuss wieder schön nachvollziehen kann, dieses Work hard, play hard. Mhm. Oder dass auch dadurch, dass sich auch die Feierkultur, dieses Work hard, party hard. Mhm. Also die Leute feiern immer härter. Und ja, die feiern, wie sie arbeiten, das macht mich fertig. Genau, also die gleichen Ansprüche, die in der Arbeit sind, gibt es auch mhm. in der beim Feiern. So, du kannst nicht um 3 Uhr nach Hause gehen, du musst mindestens bis 4, 5, 6 Uhr am mhm. Morgen und überhaupt kannst du eigentlich ganz gut machen. Mhm. Du kannst eigentlich machen, was du willst, aber am Montag um 8 Uhr musst du wieder auf der Matte stehen. Das ist ja eine ganz klare Anforderung. Und da hätte ich gerne auch deine Einschätzung. Es gibt ja auch immer wieder diese Verknüpfungen von Flexibilität, mhm. Anspruch an Flexibilität und diese neue Polygamie, Polyamorie-Sache. Mhm. Also ich finde, dass sind zum Teil ein bisschen gegenläufige Entwicklungen, die aber, finde ich, ein bisschen ähnlich wie beim Fordismus sozusagen, zum Teil eine Fortführung der Arbeitspraxis, würde ich auch so sehen, in individuelle, also in Freizeit und in Beziehung hinein ist, aber zum manchmal eben auch als zeitlich begrenzte Abtötung. Also das Feiern ist ja dann oft zwar einerseits, also mir ist das echt, mich macht ja schon die Vorbereitung fertig, irgendwie die ganze Planung und wann man wohin geht und wann man welche Pille einwerft, damit man dann aber an dem Zeitpunkt noch dort aktiv sein kann. Also das ist ja noch nicht mal sozusagen, ab hier ist jetzt die Umgebung, okay, jetzt kann ich mal irgendwie mich irgendwie anderen Sphären zuwenden, sondern oft ist ja das selber noch eingelegt sozusagen in so eine minutiöse Planung von und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass zum Beispiel der Erfolg von MDMA es stark damit zu tun hat, dass sozusagen die Leute diese ungehemmte Freundlichkeit empfinden plötzlich, die so eben so eine, also was anderes ist. Aber das war bei Drogen in dieser ja immer so, dass sozusagen die MDMA ist das, was am Ecstasy die Freude macht, minus Speed, wenn ich das richtig verstehe. Das Speed kann man dann nochmal getrennt. Also ich habe da keine so subjektiven Erfahrungen, aber so habe ich das erklärt gekriegt. Und das ist ja, wenn man mit Leuten auf MDMA zu tun hat, sozusagen ja auch genau die Erfahrung. Die Leute sind aufgeschlossen, herzlich, kuscheln sich bei dir an und dann denkst du, hallo. aber das, finde ich, ist, also hat meines Erachtens schon ein bisschen, also wäre jetzt eine These von mir, man kann das ja nicht, also jetzt geht, da gibt es ja keine subjektwissenschaftliche Aussage jetzt sozusagen von mir, sondern so eine These, dass es dieses Abstellen dieser Funktionalitätsdenkens in zeitlich managebaren Dosen sozusagen gibt. Auf der anderen Seite glaube ich, einerseits ist es eine ganz zentrale Form, wie der Neoliberalismus sich seine Hegemonie erreicht hat in den 90er Jahren, dass er sozusagen eine offensive Akzeptanzversprechen an Homosexualität und alle möglichen irgendwie anders gelagerten Lebensformen. Trans geht auch, genau. Hauptsache, du nutzt deine Ressourcen, um sie mit deinen ganzen widersprüchlichen Erfahrungen in die Arbeit einzubringen. Ich fand es, ich weiß nicht, ob ihr mal Queer as Folk gesehen habt, ich habe eine Zeit lang sozusagen diese ganzen Hip-Serien so ein bisschen durchgeschaut nach solchen Fragen. Das ist, finde ich, kennt ihr das? Queer as Folk ist so eine Serie über eine Gruppe von Schulen in Philadelphia, glaube ich. Weiß man nicht so genau, es wird in Kanada gefilmt auf jeden Fall. Wo es der zentrale Brian ist so ein Adman, also ein Werbefachmann, der den sehr jungen, frisch rausgekommen, also coming, nach dem Coming-out, sagen so einen Jungen, mit dem eine Beziehung anfängt und die so sehr viele Beziehungsschwierigkeiten haben. Und auf jeden Fall ist er praktisch, er ist so ein, er kümmert sich um nichts, er lebt so und er hat Sex mit wem er will, wilde Sexpartys, er hat jeden Abend praktisch mindestens einen anderen, sie gehen in Clubs, da wird irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund gefügelt und so. Und immer wieder in der Serie kommt sozusagen, dass der Punkt, dass irgendwie dann der Kleine irgendwie frustriert ist oder mit homophober Gewalt konfrontiert ist und der Ältere sagt, ja, jetzt nimm diese Gefühle und steck sie in deine Arbeit. In dem Fall steck sie in deine Kunst, weil das ist immer das Transportmittel, sozusagen diese Anforderung in die Arbeitswelt, im Neoliberalismus gewesen, dass diese ganzen Kunst-Selbstdefinitionen in gewisser Weise auf alle möglichen Formen der Arbeit übertragen worden sind. Also das, finde ich, ist ein starkes Versprechen, dass das alles möglich sein wird. genau. Ich glaube, ich fand das, ich habe mal also lange so eine Emotionalitätsvorlesung in Stendal in der Fachhochschule gehalten und habe dafür, das finde ich jetzt nicht so schnell, glaube ich, so einen Ausschnitt aus der Brigitte mitgebracht, der hieß Sammeln Sie Punkte und war dann so ein, sozusagen so eine Kolumne, wo dann gesagt wird, naja, wir sammeln ja überall Punkte beim Fliegen und beim Einkaufen und ne? Und jetzt machen Sie sich klar, dass es bei der Beziehung ja nicht anders ist. Also wenn Sie haben sich irgendwie auf den freien Abend gefreut und dann ruft aber er an und sagt, wenn man meine Schwester ist am Flughafen, ich komme hier nicht weg, kannst du sie abholen, gibt es drei Möglichkeiten. Man sagt, oh, Alter, das nervt voll, weil wir hatten eine Absprache und du hältst nicht dran. Ist berechtigt, bringt aber keine Punkte. Wenn man sagt, nee, klar, mache ich auf jeden Fall, Schatz, kein Problem. Freundlich wird aber wahrscheinlich, also ist sozusagen von der Punkteverwertung suboptimal. Besonders gut ist, wenn man sagt, ein bisschen seufzen, sagt, ja, nee, klar, ich habe zwar schon meinen Schlafanzug an, aber klar mache ich das. Blinkt. Super, das sind auf jeden Fall Punkte, die man bei der nächsten Gelegenheit einlösen kann. Und das war irgendwie, also ich will gar nicht bis ins Letzte behaupten, dass das, ob das Ironie war oder nicht, das hat, glaube ich, deshalb gut funktioniert, weil beide Interpretationen möglich waren. Da gingen dann auch, also die Kommentarzeilen, da geht es dann irgendwie ab, ne? Die Leute sagen dann, ja, aber dafür braucht man doch kein Punktesystem, das weiß doch jeder, wie man ein Gleichgewicht in der Beziehung aufrechterhält. Und das, glaube ich, ist sozusagen diese Praktiken, also das ist ja genau das sozusagen, man versucht eine bestimmte Emotionalität darzustellen, um damit praktisch in der gegenseitigen Verwertung und Absicherung sozusagen seine Beziehung aufrechtzuerhalten. Das ist in gewisser Weise ein bisschen das, was Holzkamp auch früher schon über Beziehungen da besprochen hat, dass wenn man sozusagen kein anderes Gemeinsames hat, dass dann solche Formen von auch emotionaler Erpressung und der gegenseitigen Versicherung, dass man sich auch ganz genau gleich liebt, damit nicht da plötzlich irgendwie ein Ungleichgewicht entsteht und einer mehr abhängig ist als der andere. Also sozusagen so eine Art Gleichgewicht des Schreckens, die Beziehung irgendwie aufrechterhält. So, das glaube ich das gibt es, glaube ich, stark. Und dann auf der anderen Seite sind diese Techniken dann eben genau auch zur Aufrechterhaltung von professionellen Beziehungen ebenfalls sozusagen verstärkt einsetzbar. Man, am Band musst du das nur begrenzt machen. Da geht es sozusagen praktisch um eine einfachere Frage, nämlich stehst du auf der Seite derer, die versuchen, die Bandgeschwindigkeit nach oben zu treiben, oder bist du bereit, irgendwie mit uns zusammen das nicht zu machen? Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Fragen, aber das ist sozusagen, das Verhältnis ist irgendwie klarer. Da muss man nicht irgendwas produzieren oder so. Jetzt 1 und 2. Ja, was ich bei solchen Sachen, also wenn man sowas in der Brigitte liest, findet man das natürlich total albern und absurd. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, glaube ich, also ich zumindest, dass man manchmal sich schon ertappt, dass man so ähnlich vorgeht im Alltag oder sehr oft. Ne? Und deswegen, das ist ja auch der Sinn der kritischen Psychologie, dass man dann, wenn man sowas dann, diese Kategorien hat, dass man sich dann selbst auf die Schliche kommt. Und ich glaube, dass man das manchmal gar nicht wahrhaben will, wie instrumentalisiert man dann manchmal ist und wie man das auch über so kleine Seufzer oder zuvorkommen Verhaltensweise oder so, wie sehr man das schon selber macht eigentlich. Ja. Ich muss gestehen, ich bin zum Sprechen gekommen, ich schaue mich jetzt trotzdem ganz dreist an. Und zwar, ich glaube, dass du das gut belegt hast und dass du das total leicht belegen lässt, dass irgendwie Herrschaft mit dem Umgang mit unseren Gefühlen zu tun hat. Und dass wir allen gewissen Zwängen ausgeliefert sind und so weiter. Und du hast ja auch gesagt, dass da zum Beispiel aus der Manager-Literatur oder so kommerziell ganz ehrlich auch zeigen, dass da für Tendenzen gegangen sind. Was ich mich aber frage, vielleicht habe ich, weil ich den Anfang nicht mitbekommen habe, ist, ob es wirklich Belege dafür gibt, dass das mit dieser neoliberalen Entwicklung zu tun hat und wie das auch da wirklich so eine enge Verknüpfung ist, weil ich frage mich halt, wie das in der Vergangenheit war, vor der Liberalisierungszeit und also bevor diese Liberalisierung angefangen hat, bevor die Industrialisierung war. Ich glaube, dass die Menschen da auch unter solchen ähnlichen Zwängen gestanden haben. Ich kann die aber nicht befragen, ich kann die nicht als Subjekte aufrufen. Und deswegen ist es halt schwer, da irgendwo Belege zu finden. Aber das sind halt Fragen, die so für mich im Raum bleiben, ob es wirklich so diesen Zusammenhang gibt oder ob es nicht was ist, was es in der Menschheitsgeschichte gedauert hat. Also ich glaube, die Fähigkeit, sich zu seinen emotionalen Emotionen zu verhalten, ist sozusagen eine, die insgesamt mit Gesellschaftlichkeit des Menschen einhergeht. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Eva Illus, das ist so eine amerikanisch-israelische Forscherin, die unter anderem über Gefühle im Kapitalismus, so ein ganz schmales Bändchen von drei Vorlesungen, die sie in Frankfurt gehalten hat, oder die Geschichte der Entwicklung, der... Warum Liebe weht? Ja genau, ich wollte aber auch diese Sache mit der Romantik, Konsum der Romantik oder Consuming Romance, das ist in Englisch, ist eigentlich deutlicher noch, was gemeint ist, also untersucht, Punkt, um mal den Satz zu Ende zu machen. Und eine ihrer Thesen ist, dass die Art, wie wir über Gefühle als ontologische Einheit sprechen, also als etwas, was von uns getrennt ist und was wir so auch in Diskurse packen, dass das sozusagen Teil der Industrialisierung, also Teil der Entwicklung in der Gesellschaft ist, die mit der Industrialisierung sozusagen sich, also zu sich selbst gekommen ist. Was jetzt nicht heißt, weil das wäre ja quatschig, dass nicht auch schon in der Antike die Leute über ihre Gefühle gesprochen haben. Aber also das wollte ich jetzt nur ein bisschen als Literaturhinweis machen, sozusagen, dass man, glaube ich, zu der Frage, wie haben die Leute früher über ihre Gefühle gedacht, da einige ganz interessante Hinweise findet. Und ich würde sagen, ja klar, also jetzt auch im Fordismus zumindest ist es natürlich so, dass wenn ich mich in die Lage versetze, 8 Stunden diese Arbeit abzureißen, dann ist es natürlich auch ein Emotionsmanagement. Also auch Abspaltung ist ja sozusagen ein psychisch anstrengender Prozess, mit dem ich sozusagen mich immer wieder, also und zwar ja oft in Handlungen, die unmittelbar körperlich beansprucht sind, sozusagen das immer wieder aufrechterhalten muss. Und auch das hat glaube ich, psychische Folgen. Ich weiß nicht, ob das schon beantwortet hat, aber ich mache. Ich wollte vielleicht noch einen Gesichtspunkt. Die Emotionalität verändert, betrachtet wird aus der Institution der Schule. Also bei den meisten, glaube ich, kam Emotionalität in der Schule ja eigentlich nicht vor. Also man hatte das und Schule war immer kognitiv orientiert. Und also zumindest hier in Berlin wird sozial-emotionale Entwicklung sehr groß geschrieben und es wird auch normativ verstanden. Das heißt, wenn Schüler sich nicht in diesem Rahmen entwickeln, es wird sehr viel über soziale Kompetenz, glaube ich, ja, in der Ausbildung gelehrt und es steht sozusagen im Fokus. Also ich würde sagen, gleichberechtigt zum Lernen, Bestlernen. Und die Kinder, die sich nicht normativ verhalten, werden klassifiziert als sozial, emotional, man sagt heute nicht mehr gestört, sondern sie haben einen erhöhten Förderbedarf. Das ist sozusagen die Umschreibung dessen. Und das fiel mir jetzt eigentlich erst so ein, weil man, erstmal denkt man, das ist ja toll, dass man das Kind umfassend und ganzheitlich betrachtet, aber ich glaube, es gehört genau in diese Thematik rein und ist die Vorbereitung auf diese Arbeitswelt. Das muss früh gelernt werden. Ja. Gibt es zum Teil auch, um es noch ganz kurz dazwischen zu sagen, von Hochschild oder Hochschild, müsste man glaube ich sagen, weil sie in Kalifornien arbeitet, die ganz früh diese, die schon in den späten 80ern untersucht hat, wie diese Techniken, die Emotionen in die Arbeitswelt mit reinzubringen, mit Stewardessen trainiert worden ist. Und sie zeigt dann auch so ein bisschen mit so einem kurzen Abschnitt, gibt es auch ein bisschen bei Eva Illus diese Gedanken, dass das auch mit klassenspezifisch unterschiedlicher Sozialisation einhergeht. Also, dass eben, ich sage jetzt mal so ganz platt gesagt, in der Mittelschicht ist es üblicher, dass die Kinder sozusagen zur Emotionsregulierung erzogen werden sollen, und zwar in beide Richtungen, also sich nicht zu auffällig zu benehmen, aber auch dem Opi irgendwie freundlich zu begegnen, obwohl man ihn irgendwie komisch riechen findet. Und in auch restriktiven Arbeitsformen lebenden Schichten sozusagen üblicher ist, zu sagen, pass mal auf, hier geht's lang. Und das aber natürlich dann auch eine unterschiedliche sozusagen emotionale Selbstregulierung sozusagen zu einer unterschiedlichen Form von Alltagspraxis wird, wobei natürlich auch in Form, also im Zusammenhang von autoritären Ansagen, muss man auch eine Emotionsregulierung machen. Das ist sozusagen natürlich alle Kinder, die irgendwie streng erzogen werden, wissen, dass sie ihre Emotionen zu regulieren haben, aber es ist eine andere Art, was da gefordert ist. In der Literatur zu diesem NLP empfehlen kannst, also wie sich kritisch damit auseinandersetzt und ob jemand was über den Umgang mit Emotionalität in so psychosozialen Arbeitsfeldern sagen kann. Also ich glaube, insgesamt ist es ja im psychosozialen Bereich so, dass es für die Professionellen in dem Bereich, auch für Ärzte natürlich, schon immer eine Anforderung war. Also wenn du, meine fast Ex-Schwiegereltern waren beide Zahnärzte, die gesagt haben, es ist extrem anstrengend, immer mit Leuten zu tun zu haben, die erstens denen ich Schmerzen zufüge und die außerdem total Angst vor Schmerzen haben. Das ist ja, und du musst aber trotzdem ja einen entspannten, freundlichen, witzelnden Umgang damit finden, damit die sich stärker entspannen. Oder so, es ist total unangebracht, dass Ärzte mit schreienden Kindern irgendwie nicht extrem nachsichtig und so weiter. Also man muss, das ist sozusagen Teil der Aufgabe und Teil natürlich auch der Professionalität. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass in verschiedenen psychosozialen Berufen das, wie auf die Klienten eingewirkt wird, sage ich jetzt mal, stärker in der Profession, also dass die selber lernen sollen, sowas auch für sich zu machen. Sozusagen, dass das stark zugenommen hat. Also was wird eigentlich transportiert als Coping-Strategien sozusagen in der Sozialarbeit oder in NLP-kritische Auseinandersetzung. Ich glaube, dass das bei Hochschild drin ist. Da gibt es zwei Bücher, in dem einen ist es nicht drin, aber nur damit ihr vielleicht mal den Titel kennt, das heißt, wenn die Arbeit zum Zuhause wird und zu Hause nur Arbeit wartet. Das finde ich eine ganz interessante, auch gerade zu der Frage, sozusagen, wie verändert sich die Sichtweise auf den privaten Bereich, sozusagen, wo dann plötzlich angefangen wird, die privaten, also sie hat es in einer empirischen Studie gemacht, sozusagen, wo die Beschäftigten auf allen Qualifikationsstufen eines Großunternehmens dann anfangen, praktisch den Fordismus nach Hause zu verlegen. Also Quality Time mit den Kindern, total getimt, ne, 45 Minuten, wenn das Kind in den 45 Minuten gerade was anderes machen will, Pech. Also das ist sozusagen, und dann aber die Selbstverwirklichung, das Projekthafte des eigenen Arbeiten sozusagen in der Arbeit verwurzelt ist. Und das andere ist das gekaufte Herz, heißt es, glaube ich, das erste, wo es auch um diese Stewardessen geht. Und da hat sie, glaube ich, eine recht ausführliche Auseinandersetzung mit NLP. Ich glaube, auch bei Eva Illus irgendwo und in meinen Aufsätzen ist das auch drin, aber meistens zitiert sogar nur dem, was die gemacht haben. Ich glaube, es gibt es auch in deiner management-theoretisch-kritischen Bearbeitung möglicherweise Lemke. Ich wollte noch ein Wort sagen zu dem, was vorhin kam mit der Emotionalität, wie die sich gewandelt hat. Also das Thema ist ja total schwierig, wie du schon gesagt hast, ich kann mit denen nicht reden. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass zum Beispiel der Lebenszusammenhang insofern anders war, als dass Arbeit und Freizeit noch nicht so getrennt war. Und damit also die hatten überhaupt keinen Begriff von Freizeit oder so. Da muss man immer aufpassen von Romantisierung und so weiter, was man da alles macht. Aber wenn man mit Leuten spricht, die mehr Subsistenzwirtschaft machen, dann haben die auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihrer Arbeit und einen ganz anderen Begriff von Freizeit. Und ich glaube gerade, dass mit der Abspaltung von Arbeitszeit und Freizeit auch so eine Abspaltung der Emotionen total wichtig wird, um darüber reden zu können. Und wenn man auch, das ist auch schichtspezifisch, würde ich sagen, wie man mit emotionalen Emotionen zugeht, wie Christine schon gesagt hat. Und dann halt auch in der Schule gelernt wird, durch abstraktes Denken überhaupt Emotionen ausdrücken zu können und über ihre Emotionen zu reden, was ganz viele Leute gar nicht kennen und können. Gerade wenn man so Leute, die noch nicht so viel mit Lohnarbeit und Institutionen und Schulen zu tun haben oder zu tun hatten, die können Emotionen überhaupt nicht benennen und ausdrücken. Das ist super spannend, wenn man mit denen versucht zu reden und man merkt so, krass, ich kann mit dir da gar nicht drüber reden, weil du hast keine Begriffe dafür. So, also, das ist schon. Ja, kannst du nochmal zurück zur letzten Folie? Ja. Also da ging es darum, also zu verstehen, wie Emotionalität so zusammenhängt mit Selbstregulation und Herrschaft. Und du stellst es so einen Zusammenhang mit Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit. Und also so, ich habe dich gefragt, wie das geht, weil erstmal also aus dem Verhältnis kommt man ja nicht raus. Und auch wenn man das irgendwie durchschaut, muss man da drin ja trotzdem funktionieren. Also so, ich weiß nicht. Mir fehlt da irgendwie so eine Vermittlung dazwischen. Also so was bedeutet das? Also, so ist das, das weiß ich nicht. Ich stelle das für mich irgendwie wieder her, dass ich in den bestehenden Verhältnissen irgendwie ein bisschen autonomer bin. Oder ist das schon Revolution? Also ich habe ja oben drüber geschrieben, Ausblick für eine emanzipatorische Psychologie. Das würde auch heißen, was machen wir eigentlich dabei? Weil natürlich Psychologen eine Berufsgruppe ist, die extrem im Zentrum der Vermittlung dieser Kompetenzen zur Selbstinstrumentalisierung von Emotionen steht. Das kann auch, da kann es auch sozusagen Aspekte von geben, die sozusagen einen subjektiven Befreiungsmoment haben. Also für Leute, die bis über die Ohren in so einer Erschöpfungsdepression stecken, ist natürlich sind erste Punkte, wie sie wieder eine Distanz zwischen sich und die Situation und die Anforderungen kriegen, sozusagen total wichtig. Also sozusagen man hat ja immer Situationen, selbst wenn man sozusagen gar nicht fremdbestimmt ist, wenn ich sozusagen komplizierte, keine Ahnung, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte was ganz Kompliziertes lernen, dann gibt es darin immer Punkte, wo ich denke, boah, ey, das ist jetzt hart, und wo ich mich trotzdem mit Blick auf das, wo ich aber hin will, sozusagen zu meinen Emotionen so verhalte, dass ich denke, okay, das wird besser. Aber also insofern ist nicht jede Art sozusagen des Zurückstellens von Emotionen muss sozusagen jetzt per se eine Selbstinstrumentalisierung in diesem problematischen Sinne sein. Und das würde aber bedeuten, sozusagen, dass wir uns selber fragen müssen, was würde das heißen, wenn man den Leuten vermittelt, dass sie sozusagen nicht, dass wir nicht einfach die Agenten der NLP-Linie werden, sozusagen, die sagen, ja, das regeln wir schon innerhalb von 8 Stunden und ein bisschen Meditation und Ankern und dann läuft es wieder, sondern dass wir diese Probleme, also diese Widersprüche sozusagen selber zum Gegenstand der Auseinandersetzung mit den Betroffenen machen, sodass man bewusste Strategien darin finden kann. Und die müssen, glaube ich, zum Teil auch den Rahmen der Psychologie überschreiten. Also ich habe das in dem Handlungsfähigkeitsgespräch, hatten wir das schon mal kurz, dass natürlich, wenn man sagt, naja, das ist nicht nur eine Frage von individueller, sozusagen individuellen Durchblick, sondern auch eine Frage von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, dass man natürlich dann als emanzipatorische Psychologie auch ein bisschen Teil dessen sein muss, immer dieses Kräfteverhältnis irgendwie in Richtung Emanzipation zu verschieben. Und das passiert eben in großen Teilen auch darüber, dass Leute sich verbinden und Formen von Selbstorganisierung oder andere Formen von Gegenwehr entwickeln können. Das war noch vor, also noch in den 70er, 80er Jahren in der sozialpsychologisch orientierten Psychologie, also wo sozusagen die Psychologinnen und Psychologen nicht vorrangig, also diejenigen, die nicht vorrangig in der Therapie, sondern eben in Erziehungsberatung und sonst welchen Beratungsstellen gearbeitet haben, keine so eine große Ungewöhnlichkeit, also ob sie jetzt kritische Psychologen waren oder andere, aber dass man sozusagen dass nicht vorrangig individualtherapeutischen Blick auf die Probleme hat, sondern Leute auch vermittelt an zum Beispiel ein Erwerbslosenfrühstück oder an eine Gewerkschaft. Also das ist ja, heute empfinden wir das als total kurios, wenn Leute irgendwie Probleme im Job haben, dass wir dann sagen, es gibt übrigens eine Interessensorganisation, wo Leute, die derartig behandelt werden im Job, eine Mitgliedschaft von 1,5 Millionen im Rücken haben und Anwälte, um dir da zur Seite zu stehen. Das verändert das Gefühl oft enorm für die Leute. Und ich glaube, dass diese Verbindung, also sozusagen diese Eingelassenheit von Psychologie in ein emanzipatorisches Projekt, wo man natürlich dann jeweils gucken muss, wer sind denn die Akteure und mit wem möchte man sich verbinden oder so, oder den Leuten sozusagen die Kompetenzen oder die Informationen vermitteln können muss. Man muss sie dann dafür auch selber haben. man muss sozusagen über die Kräfteverhältnisse und die gesellschaftlichen Strukturen sozusagen so viel wissen, dass man überhaupt eine Telefonnummer anbieten kann. So, das ist ja eine eigene Kompetenz, sage ich jetzt mal, dass man viele, die nicht selbstverständlich ist, zumindest, die ist auch nicht mehr Gegenstand der Ausbildung. Also daraufhin habe ich das bezogen, und für die individuellen Sachen, glaube ich, ist tatsächlich auch dort irgendwie die Frage, wie kann ich, also schaffe ich es in individuellen Klärungsprozessen, aber auch in Verbindung mit anderen sozusagen, mir ein Hinterland zu schaffen, habe ich das ja vorher schon mal genannt, was mir mehr Freiheit im Verhältnis zu den Anforderungen verschafft. Ja, ich habe ja eher noch eine Verständnisfrage, und zwar war mir nicht so ganz klar, also wir haben jetzt eben über diesen Rückgang der Emotionalität gesprochen, und wie die Emotionen mehr unterdrückt werden, und dann eben auch über die Instrumentalisierung der Emotionen. Und mir war nicht so ganz klar, also jetzt, wenn in der heutigen Arbeitswelt durch Flexibilität immer mehr instrumentalisiert wird, ob du jetzt damit sagen willst, dass vielleicht die Emotionen mehr zurückgehen und mehr unterdrückt werden, oder alternativ ist ja auch so, dadurch, dass wir flexible Signals arbeiten, dass man auch mehr Emotionalität wieder zulassen kann. Also wenn man jetzt spontan keine Lust hat, kann man das auch 2 Stunden später noch theoretisch, dadurch, dass wir ja nicht mehr nach Zeitschalko arbeiten. Es war mir nicht so ganz klar, also wie diese Selbstinstrumentalisierung da jetzt steht in dem Kontext, ob wir jetzt dann mehr Emotionen wieder zulassen oder das eben für noch mehr Unterdrückung steht. Also was ich, der Begriff, den ich da versucht habe, vielleicht habe ich ihn ausgelassen in der Überschrift zu nennen, war die Mobilisierung von Emotionen. Also ich habe versucht zu sagen, mit diesem neuen Arbeitsregime gibt es eigentlich eine Rückkehr der Emotionen in das, was verhandelt wird, bis in Peter Harts Schriften hinein. Und die Leute sind zunehmend aufgerufen, Emotionen zu produzieren, sie in die Arbeit in ganz unterschiedlichen Kontexten einzubringen und sie nützlich zu machen. Insofern genau, und dann gibt es eben, oft ist das Versprechen sozusagen, wenn ich gerade keine Lust habe, kann ich es später machen, eine Art sozusagen der Ausweitung des, oder Entgrenzung des Arbeitstages insofern, als das dann meistens dann freiwillig ist, wenn man dann bereit ist, nachts um 12 auch noch zu arbeiten, womit ja ein großer Teil der Freiheitsempfindung der Projektarbeit oder der Selbstständigkeit und Soloselbstständigkeit funktioniert. Also ich hab das auch gemacht, und man fühlt sich nicht, also wenn man denkt, sozusagen, naja, das mache ich dann eben nach dem Abendessen, und dann sitzt man so um 3 am Schreibtisch und denkt, ja genau, super, kann ich alles selber bestimmen. Also man, das funktioniert ja wirklich, insofern, aber es ist eben, also gerade diese Art, dass du so reingezogen wirst darin und das Gefühl hast, sozusagen so viel selbst zu bestimmen, ist eben auch ein Grund, warum zunehmend Leute sich in die Erschöpfungsdepression arbeiten. Weil es diese Grenze, also die Grenze eben sehr schwer selbst zu erzeugen ist. Kurioserweise zum Beispiel Krankenkassenbeschäftigte, die nach der Einführung der Zielvereinbarung in der Krankenkassenverwaltung sich wirklich in großen Mengen diese Autonomie versprechen und dieses Projekthafte, wie sie dann ihre Arbeit plötzlich machen können, führt dazu, dass sie sozusagen das Gefühl haben, sie müssen es auch alles, also das, diese ganzen Anrufungen sozusagen, wie man das gestalten soll, diese Arbeit funktionieren so, dass die Leute sich dann reihenweise in die Erschöpfung arbeiten. Hier gab es noch eine Meldung, oder? Genau. Ja, ich hatte vorher noch sagen, ich habe auch mal im Sozialsystem schon alle die Praktiken gemacht, und da gab es dann zum Beispiel lange eine Sozialarbeiterin, die super die Connection hergestellt hat. Mhm. Können ja vielleicht auch nicht alle Psychologen oder Psychologen super informiert sein, Ergebnisse sind, wie man sich übersehen kann. Also klar, es ist schon ganz smart, aber dort war es halt so aus integriert in der Institution schon. Aber was ich eigentlich fragen wollte, du hast ein bisschen gemeint, dass offene Menschen sehr, sehr, sehr viel krassen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind. Also weil ich es nicht verstanden habe, so die Gefühle dort unterdrückt werden und dann oft in so einer Aversion gegen zum Beispiel als benachteiligte Menschen, die wieder probiert. Dieses, ich bin unterdrückt und das ist natürlich ernst. Nee, was das mit den Ressentiments bezog, sich darauf, dass viele Leute das Gefühl haben, dass das Arbeitsregime insgesamt in der Gesellschaft oder der gesellschaftliche Vertrag harte Arbeit tauscht sich gegen soziale Absicherung insofern erschöpft ist, weil durch die Prekarisierung, durch die sinkenden Reallöhne, durch sozusagen die Leute hart arbeiten und härter arbeiten immer mehr. Und trotzdem das Gefühl haben, dass sie das, was ihnen gesellschaftlich zustehen würde, als du sie das Gefühl haben, da sind sie sozusagen, das wäre angemessen, das nicht mehr erreichen. Und das war im Fordismus in gewisser Weise anders, weil die Leute das Gefühl hatten, okay, das läuft so. Natürlich auch nicht alle, aber die größere Anteil von Leuten. und dass daraus sozusagen so Ressentiments entstehen, die sich leicht gegen andere richten, bei denen man das Gefühl hat, die müssen sich nicht dem gleichen Arbeitsleid unterziehen. Also kann man damit nicht erklären, dass es immer wieder der Fall ist, dass Menschen, die sehr lang schon sehr hart arbeiten, unglaublichen Hass auf zum Beispiel Arbeit, unglaublichen Hass eben vor Ort ins Land kommen. Ich mich halt gerade, ob es daher kommt, dass sie sich selber so ausdrücken. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also das ist ein bisschen zumindest könnte ein Beispiel von dem sein, was ich meine, dass die Leute immer härter arbeiten, das Gefühl haben, sie kriegen aber dafür nicht das, was ihnen zusteht und das den Verdacht haben. Und der ist ja jetzt im analytischen Sinne insofern auch nicht falsch, als es tatsächlich ja gesellschaftlich Leute gibt, die sich gesellschaftlichen Reichtum aneignen können, ohne das gleiche Leid zu durchlaufen wie sie. Nur, dass es nicht die Migranten und nicht die Asylsuchenden sind. Und jetzt auch nicht im engeren Sinne die Politiker oder auch noch nicht mal im engsten Sinne die Manager, aber selbst, also da ist man schon da dran, würde ich sagen. Also mich würde interessieren, wie du Akzeptanz im Umgang mit Emotionen, wie das zum Beispiel in so einem sich selbst als humanistisch eingeschriebenen therapeutischen Ansätzen propagiert wird, einordnen würdest, oder ob du sagen würdest, das ist letztlich wahrscheinlich nur eine Form der Selbstinstrumentalisierung oder ob das vielleicht potenziell die Möglichkeit ist, so mit Emotionen umzugehen, dass man Handlungsfähigkeit gewinnen kann, indem man sich zum Beispiel von die Emotionen wahrnimmt, von denen man sich abgekoppelt hat. Also ich kann das nicht global beantworten, weil das würde dann ja ein bisschen auch auf die einzelnen Fallen zu ankommen. Ich würde aber zumindest zu bedenken geben, dass ich glaube, dass die humanistischen Psychologie-Richtungen und ihr Umgang sozusagen mit Beziehungen und Emotionen einen nicht unwesentlichen Anteil daran gehabt hat, wie über Beziehungen und Emotionen zumindest im professionellen Kontext gesprochen wird. Also diese humanistischen, also in den USA kann man das ganz deutlich zeigen, da gab es ja mit den Self-Help-Groups sozusagen eine geradezu eine Massenbewegung, in denen sozusagen der Umgang mit Emotionalität eine zentrale Rolle spielt und in gewisser Weise auch gelernt wurde, destruktive Emotionen eben zu bewältigen, also sozusagen irgendwie handhabbar zu machen, sag ich mal. Also zum Beispiel in die feministische Diskussion oder die feministischen Gruppen gehen ja stark sozusagen wie kann man denn in den Beziehungen die männlichen Aggressionen sozusagen überwinden oder sowas. Nicht, dass das nicht wünschenswert wäre, aber ich wollte sagen, dass diese Art von großer Bewegung, der so viele Menschen in ganz unterschiedlichen Formen dieser Self-Help-Groups sozusagen eingebunden waren, dass das eine Art von Alltäglichkeit dieses Diskurses geschaffen hat, der dann auch in die Frage, wie sollen denn Emotionen in der Arbeit, wie sollen Beziehungen in der Arbeit reguliert werden, praktisch übergesprungen ist. Das muss jetzt nicht gegen jede einzelne dieser therapeutischen Formen sprechen. Aber ich habe den Eindruck, aber da müsste man sozusagen tiefer ein bisschen einsteigen, was die jeweiligen Erfahrungen sind, weil das ist ja ein ganz großer Strauß von unterschiedlichen Formen sozusagen, dass das aber doch das Zulassen und Auseinandersetzen mit bestimmten Emotionen sozusagen die Perspektive ihrer Überwindung in einen konstruktiven, für alle erfreulicheren Zusammenhang sozusagen eingebunden ist. Da spricht jetzt zunächst mal ja erstmal gar nichts dagegen. Es kann aber natürlich auch gerade in der Arbeitswelt sozusagen angemessene destruktive Emotionen geben. Also wo sozusagen die aufrechtzuerhalten und zu sagen, hier beschneidet jemand meine Lebensinteressen, sozusagen sinnvoll ist und man nicht versuchen sollte sozusagen das durch Akzeptanz und Veränderung irgendwie in eine smoothe Umgangsweise sozusagen zu bringen. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar hast du ja gesagt, dass bei der restriktiven Emotionalität auch das Problem besteht, dass man sozusagen diesen realen Zusammenhang zwischen eigenem Leiden und den objektiven Verhältnissen bedrängt. Und jetzt habe ich mich gefragt, ich habe irgendwie Schwierigkeiten damit, positive Emotionen in dieses Sparten restriktiv allgemein einzuordnen. Also würdest du zum Beispiel Freude oder also genau eine positive Emotion einfach irgendwie dort einordnen? Das ist ein bisschen unabhängig vom Inhalt der Emotionen. Also man kann das sich vielleicht an meinem NLP-Beispiel klar machen. Da ist die Emotion, um die es geht, die aktualisiert werden soll. Ja, Freude, Handlungsbereitschaft, yay. Und die lerne ich zu nutzen, um Dinge zu machen, wo in denen gestern meine unbearbeitete emotionale Wertung noch war, kann ich nicht, schaffe ich nicht, stehe nicht auf. Also insofern ist natürlich gerade für die Handlungsbereitschaft und für das dieses Einbringen von Kreativität jetzt im professionellen Bereich, ist das Darstellen von oder Produzieren und Mobilisieren von positiven Emotionen enorm wichtig. Das Negative ist ja, muss ja eher abgeschnitten werden. Und auch in diesen kleinen Beispielen sozusagen der Mobilisierung von Emotionen zur Beziehungsregulation zu Hause und zum Aufrechterhalten des Punktesystems ist natürlich auch nicht nur Nöll gut, weil das kostet auf Dauer Punkte. Ja? Vielleicht ist das jetzt zu ausschweifend, aber mich würde interessieren, so der Zusammenhang zwischen Emotionen und im öffentlichen Bereich, wie sich das vielleicht auch geändert hat und wie viel da irgendwie, ich glaube, Arno Grün oder so ein, den ich so verstanden habe, dass quasi die restriktive Emotionalität, diejenigen, die das am besten drauf haben, das sind eigentlich diejenigen, die ja, auf hohen Positionen und auch auf entscheidenden Positionen irgendwie sitzen. Ja, auch da fällt es mir ein bisschen schwer, also was Allgemeines zu sagen. Ich glaube aber, dass das, was ich versucht habe zu zeigen, dass es so eine Art Allgegenwärtigkeit des Diskurses gibt oder zumindest in der Umbruchphase gab, von TV-Shows bis sonst wohin, dass das sozusagen ja auch eine Art von öffentlicher Anwesenheit dieses Diskurses oder Organisiertheit dieses Diskurses ist. Ich fand es ganz interessant, dass in dieser Studie, die Hochschild über dieses Unternehmen gemacht hat, wo sie das sozusagen sich selbst als familienfreundliches Unternehmen dargestellt hat, unternehmenseigene Kita, man kann auch das Tiefkühlfood irgendwie gleich beim Rausgehen mitnehmen, wunderbarerweise braucht man auch keine Zeit mit Kochen verschwenden und so, hat sie ganz verschiedene, sie hat die Leute im Alltag begleitet und dann auch ganz unterschiedliche Sachen sozusagen bemerkt, also wie zum Beispiel, dass die Kinder in dieser betriebseigene Kita zum Teil bis zu 10, 12 Stunden bleiben, weil ja dann die Freiheit sozusagen der Eltern, dass man weiß, dass das Kind versorgt ist und auch real nur 100 Meter entfernt ist, sagen eine größere Bereitschaft erzeugt, irgendwie da vor Ort zu bleiben. Und dann die ganzen vielen kleinen Geschäfte, die so gemacht werden mit den Kindern, wo man so Lolli gegen Zeit verhandelt. Und ich fand, also lauter so kleine Sachen hat sie bemerkt, die fand ich sehr sehr interessant waren. Und eins war auch sozusagen, wie auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen die Leute mit ihrer Familienzugehörigkeit umgehen. Das heißt, die mittleren Managementfrauen haben sozusagen ihren Schreibtisch und da gucken sie die ganze Zeit ihre Kinder und ihren Mann an, sozusagen, um sich sozusagen zu vergewissern, dass ihre Familie praktisch andauernd bei ihnen ist und sie da jetzt keine Probleme verursachen, dadurch, dass sie jetzt hier sozusagen 80 Stunden bei der Schnitt in der Firma arbeiten. Und auf der obersten Hierarchieebene waren fast nur Männer, die ihren Schreibtisch hatten und ihre Familienbilder alle hinter sich auf der Wand hatten, sodass sozusagen praktisch die Armada war, die hinter ihnen stand und die sozusagen das nach außen getragene Bild, hier ich, Familienvater, Chef und so weiter sozusagen deutlich machen können. Und das war also jetzt nur eine Anekdote, die mir dazu eingefallen ist, aber das finde ich, kann man so an verschiedenen Punkten wieder aufrufen, solche Art von unterschiedlichen Umgangsweisen mit dem. Auch Emotionsregulation oder so. Ja, ich würde mal auf die letzte Folie irgendwie zurückkommen. Ich komme nicht aus der Psychologie und deswegen habe ich sozusagen einen anderen Zugang auch zu den Werkzeugen, sag ich mal, der Kategorien. Wenn es dann um Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit ging, hattest du ja eben schon beschrieben, wie man dann wirklich in der psychologischen Praxis mit Menschen umgehen würde. Und dann habe ich aber die Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit. Dann lese ich daraus die restriktive Handlungsfähigkeit. Erstmal, als ersten Schritt. Sagen, und das Aufgreifen und entwirrt werden können, die Verwickeltheit wird entwirrt, ist das dann die Richtungsweisung verallgemeinerte Handlungsfähigkeit? Und wie könnte die sich konkret irgendwie in der Gesellschaft ausdrücken, wenn es jetzt nicht um konkrete psychische Leiden geht, sondern um mich, die ich jetzt einfach nur denke, wie gehe ich denn um in der Gesellschaft? Wie versuche ich denn einen anderen Umgang, der in Richtung einer emanzipatorischen Haltung oder Gesellschaft geht, mit Emotionen in dieser Gesellschaft? Wie gehe ich damit um? Was mache ich denn? auch das Punktesystem zu Hause lässt sich jederzeit in kooperative Formen überführen, wenn es gut läuft zumindest. Ich habe jetzt das so ein bisschen unspezifisch gesagt mit dem Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit, da hast du recht. Ich wollte sagen, so eine Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, in der man eben nicht andauernd sozusagen diesen Verwicklungen ausgeliefert ist, in dem Sinne, dass man sie selber nicht durchblickt oder dazu kein Verhältnis entwickelt, sondern indem man irgendwie auch eine Gegenmacht, also sich sozusagen auch als Teil einer Gegenbewegung dazu empfindet. Die muss nicht eine Form der Demonstration sein, sondern die kann auch eine Form von alternativen gesellschaftlichen oder psychologischen Diskurs sein oder auch arbeitswissenschaftlichen oder gewerkschaftlichen oder so. Also sozusagen, es gibt ja ganz verschiedene Punkte in der Gesellschaft, wo über diese Fragen von Arbeit, Beziehungen, also das ist ja ein weites Feld, das hier angesprochen worden ist, wo man an ganz unterschiedlichen Punkten diesen Zugriff auf Emotionen und damit auch diese Anforderungen, Leute so reinzuziehen in diese im letzten Endes eben fremdbestimmten Verhältnisse, sodass sie das Gefühl haben, es sind ihre eigenen selbstgesuchten Ziele, die sie dort verfolgen, dass man die zurückweisen kann. Und wo das überall möglich ist, das müsste man dann nochmal im Einzelnen rekonstruieren oder suchen. Ja? Ein Ausblick, wo es mir so ein bisschen immer zeigt, bei der Wiedergewinnung, ich weiß nicht, von Handlungsfähigkeit so ein bisschen, aber von der Emotionalität. Das, was ich finde, ist, dass in der Linken oder der radikalen Linken die Leute ja schon irgendwie eine Gruppentherapie gemeinsam machen, auf eine gewisse Art und Weise. Und was mir da vor allem aufgefallen ist, zumindest in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber durch Gesellschaftskritik ist ja zuerst mal, wenn man eine sinnvolle Kapitalismuskritik macht, ist das Eingestehen, dass nicht alle anderen um mich herum leiden und die armen schwarzen Kinder in Afrika leiden, sondern ich leide unter den kapitalistischen Verhältnissen. Und darum dieses Einsehen der eigenen Emotionalität und des eigenen Leidens dazu führt, dass der Leidensdruck zuerst mal unglaublich zunimmt. Zumindest kann ich das bei den Leuten, wie bei mir, von meinen Freunden und Freundinnen, die in irgendwelche Therapien gehen oder in irgendwelche Kliniken oder sowas, schon ganz schön hoch ist. Und das finde ich so eine, also dass der erste Zugang zu meiner eigenen Emotionalität im Kapitalismus ein ganz schön leidender Prozess ist. Und ich finde, der wird da so auch ein bisschen vollzogen. Und die Frage, die ich daran anschließen würde, aber die wird jetzt nicht geklärt werden, ist, inwiefern die kritische Psychologie da vor allem gerade bei politischen aktiven Leuten helfen kann, damit, dass sie damit umgehen können, weil das total krass ist, was man dort erlebt. So. Also, es gab eine Zeit lang in Dänemark von den dortigen kritischen Psychologen so eine Reinbuhn-Gruppe, hießen die. Die haben tatsächlich explizit Beratung angeboten für Leute aus der linken Szene, kamen da auch selber her und haben so kritisch-psychologische Bücher ins Dänische übersetzt in Selbstarbeit. Und um sozusagen genau solche Probleme, aber auch, was ja so in der öfters mal kommt, sozusagen Gruppenausschluss und Folgeprobleme sozusagen zu besprechen. Ich finde, ich will jetzt nicht so blöd drüber sprechen, aber ich versuche mal so ein paar tastende Sachen zu sagen, weil ich kenne das zum Teil auch aus meiner eigenen Aktivistenzeit, dass sozusagen Leute dann sehr stark in so eine Verzweiflung über die Zustände der Welt hineingezogen werden und ja eigentlich die politische Organisierung sozusagen ein Rückhalt sein sollte, in der das Gegenmodell irgendwie auch emotional sozusagen aufscheint. Und nicht immer, finde ich, ist es hilfreich, wenn die Leute sich in diese Psychologiemaschine dann so begeben, sage ich jetzt mal in dem. Also weil auch da, ich meine, das ist ja wirklich, ich meine, ich habe das auch ganz oft, dass Leute sagen, ja, wir suchen jemanden, der sozusagen jetzt anders therapiert und es gibt total wenige Leute, weil die Praxis eben auch dort die Leute sehr stark in so einen Sog von Kassenabrechnung und wie man dann über Leute sprechen muss, reinzieht. Aber ja, ich lasse mal dabei, können wir nochmal. Okay, noch was? Alle Therapie, die auf der Einziehung von einheitlichen Fronten basiert, halte ich ganz problematisch. Ich will das jetzt nicht so kurz beantworten. Es gibt ein bisschen älteres Buch schon, das sich mit der Auseinandersetzung mit der Systemtheorie beinhaltet, das heißt Im System gefangen, eher so von kleinparkritischen Psychologen, also jetzt nicht, aber es sind einige ganz interessante Kritikpunkte aufgelistet, wo man vielleicht ein bisschen weiter